Gut, wenn alle Platz genommen haben, kann ich dann mal anfangen. Bin ich so verständlich? Bitte? Das ist an. Bitte? Das ist an. Ja. Ja. Wenn ich der Rollenerwartung gerecht werden wollte, die an Leute meines Standes in diesem politischen System gestellt werden, wenn sie über das Thema Demokratie reden, dann müsste ich eigentlich erst einmal Sie dazu beglückwünschen, dass Sie an einer freien Universität einem öffentlichen Vortrag selbst gewählt zuhören dürfen. Müsste dann mich dazu beglückwünschen, dass ich Ihnen einen solchen Vortrag halten darf und dürfte dann einsteigen in die Abwägung der Vor- und Nachteile der Herrschaftsform namens Demokratie. Das will ich aber heute Abend nicht tun. Und zwar erstmal aus dem schlichten Grund, dass ich nichts davon halte, ein Werturteil über eine Sache abzugeben, bevor man sich theoretisch mit ihr befasst hat. Also erstmal geklärt hat, worum es sich eigentlich bei dieser Herrschaftsform handelt und sich dabei dann die theoretische Sicherheit verschafft, die einem dann auch erlaubt, ein vernünftiges Urteil über diese Herrschaftsform zu fällen. Das vorweg eingenommene Bekenntnis, sie auf jeden Fall gut finden zu wollen, ist jedenfalls kein guter Leitfaden, wenn man rausbekommen will, warum es eigentlich wie bei uns politisch, aber auch ökonomisch zugeht, wie es zugeht. Ich will also heute eine Erläuterung darüber geben, worum es sich bei dieser Herrschaftsform handelt. Das will ich in drei Abteilungen tun. Die erste befasst sich zunächst einmal mit dieser eigentümlichen Wertschätzung, die die Demokratie bei Demokraten genießt, den Argumenten, die man zu hören bekommt, wenn man an dieser Wertschätzung Zweifel anmeldet und den Einwänden, die man gegen diese Wertschätzung sagen kann. Der zweite Teil soll positiv erläutern, wie eigentlich der demokratische Dialog zwischen Staat und Bürgern hierzulande geht. Zunächst einmal von den politischen Instanzen, die ihn in die Wege leiten, und dann von den Bürgern, die in diesen Dialog einbezogen werden oder sich in ihn einmischen. Und der dritte Teil schließlich erläutert den Zusammenhang zwischen dieser Form der Herrschaft und den politischen Zwecken, die mit ihr praktisch durchgesetzt werden. Also kurz gefasst, die Behauptung, es gibt einen nicht nur zufälligen, sondern notwendigen Zusammenhang zwischen der politischen Form der Demokratie und der kapitalistischen Produktionsweise, in der diese Herrschaftsform praktisch existiert. Zu spät kommen ist auch ein demokratisches Recht. Also wie allseits bekannt, erfreut sich die Demokratie allgemeiner Wertschätzung. Demokratisch zu sein ist das höchste Lob, das hiesigen politischen Verhältnissen erteilt wird, und undemokratisch ein Schimpfwort, das unbefragt als solches gilt und das keiner so schnell auf sich sitzen lassen mag. Als Demokratie unterscheidet sich die hiesige politische Herrschaftsform positiv von dem Vorgängerstaat der Bundesrepublik, dem Faschismus, aber auch von dem Staat, der vor kurzem noch in der anderen Hälfte unseres vereinten Vaterlands geherrscht hat, der DDR. Bei diesen beiden Herrschaftsformen hat es, so hört man, sich um verbrecherische Gewaltherrschaft gehandelt. Und gerade darin unterscheidet sich die Demokratie im Negativbeweis positiv von diesen Regierungsformen. Demokratie ist die Herrschaftsform, die ziemlich vielen Staaten nach gemeinsamer Auskunft europäischer Politiker wie auch des amerikanischen Präsidenten fehlt, weswegen wir dazu berufen sind, sie ihnen zu bringen, mit Methoden, die zwar nicht gerade unbedingt demokratisch genannt werden können, aber immerhin damit doch die notwendige Voraussetzung dafür schaffen, dass dann endlich auch woanders diese Form der Herrschaft Platz greifen kann. Und wer in der Demokratie an den politischen Verhältnissen und ökonomischen Verhältnissen, die hier herrschen, Kritik übt, der gerät schnell in den Verdacht, statt dieser Herrschaftsform, einer Gewaltherrschaft, das Wort reden zu wollen. Diese Wertschätzung hat gewisse Eigentümlichkeiten an sich und um die soll es im ersten Teil meines Vortrags gehen. Erstens, derjenige, der an der Demokratie hochhält, dass sie wenigstens keine Diktatur ist, der will keineswegs in Abrede stellen, dass es sich bei der Demokratie um eine Form von Herrschaft handelt. Und dabei bedeutet Herrschaft ja immerhin, das ist eine Art und Weise, Gewalt auszuüben. Das kann der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur nicht sein, dass in dem einen Fall der Staat Gewalt über und gegen die Bürger ausübt und im anderen Fall nicht. Und das behaupten Fans der Demokratie auch gar nicht. Leute zu Sachen zu zwingen, die sie nicht wollen, die sie nicht bestellt haben, sie in Verhältnissen leben lassen, die sie sich gar nicht selber ausgesucht haben, das ist gar kein Unterscheidungsmerkmal zwischen der demokratischen Herrschaftsform und anderen. Selbstverständlich braucht auch hierzulande der Staat ein sehr mächtiges und durchschlagendes Gewaltmonopol. Gerade Kritiker hiesiger Verhältnisse kennen das Argument auch bei sich, wenn sie immerhin zugestehen, dass gegen rechte Gewalttäter doch auch die Justiz ein probates Mittel wäre, um die aus dem Weg zu räumen. Härtere Strafen gegen bestimmte Sorten von Verbrechern, die anderen Leuten Übles tun, fordern eigentlich alle Bürger. Wenn die Lebensmittelindustrie das Fleisch vergiftet oder andere Lebensmittel, dann ergeht der Ruf nach dem Staat, er soll doch schärfere Gesetze machen, härter durchgreifen, damit die Industrie solches in Zukunft unterlässt. Und auch Gewalt nach außen ist inzwischen ja in Deutschland ein anerkanntes Mittel dieser Herrschaftsform. Selbstverständlich immer, um anderswo Leuten aus Verhältnissen zu helfen, in denen es ihnen nicht gut geht. Selbstverständlich dient dazu auch ein Bombeneinsatz, obwohl schwer vorstellbar ist, was Leute, die unter einem Bombeneinsatz umkommen, dann hinterher von der Verbesserung der Lebensverhältnisse haben sollen. Also, dass Demokratie viel Gewalt braucht, nach innen und nach außen, ist überhaupt nicht bestritten bei denjenigen, die diese Herrschaftsform schätzen. Und zwar deswegen nicht, weil sie betont haben wollen, dass diese besondere Sorte der Gewalt deswegen in Ordnung geht, weil sie zum Wohl des Volkes ausgeübt wird, im Unterschied zu anderen Regimen. Interessant ist jetzt allerdings, und damit komme ich zu der zweiten Eigentümlichkeit, wie diese Behauptung eigentlich bewiesen wird. Bewiesen wird sie nämlich überhaupt nicht damit, dass behauptet wird, dass die staatliche Gewaltausübung dafür sorgt, dass es den Leuten gut geht oder sogar glatt noch immer besser. Gerade heutzutage ist es ja eigentlich eher umgekehrt, dass ein entschiedenes Eingreifen der Staatsgewalt ausgerechnet zu dem Zweck und mit der erklärten Absicht verlangt wird, bestehende Lebensverhältnisse umzukrempeln und zu verschlechtern. Und das soll schon wieder gar nicht gegen diese Herrschaftsform sprechen. Also der Beweis für das Volkswohl, was hier vom Staat verwaltet wird, ist gar nicht einfach der existente Zustand materiellen Wohlergehens der Leute, die unter dieser Herrschaft leben. Der Beweis der Volksfreundlichkeit geht nicht über den Inhalt der Politik, sondern über die Methode. Darüber nämlich, dass der Bürger immer dann, wenn solche Härten gegen ihn durchgesetzt werden, seine Meinung dazu äußern darf, Kritik üben darf, ein Recht hat, sich in die Politik einzumischen, Beschwerde zu führen gegen die Maßnahmen, die da ergriffen werden. Die Politik, so heißt es, kann bei uns nicht einfach machen, was sie will. Sie ist vom Bürgerwillen abhängig. Man darf wählen, demonstrieren, kritisieren. Und auch das gehört zu dieser Selbstbeschränkung des hiesigen Staates dazu. Der Staat legt sich selbst Schranken im Umgang mit den Bürgern auf. Er ist Rechtsstaat. Er bindet seine Herrschaft ans Gesetz und darf deswegen mit dem Bürger nicht alles machen, was er könnte. Soll ja der Sachverhalt gar nicht bestritten werden. So geht es in der Demokratie in der Tat zu. Aber was besagt es eigentlich? Wenn man sich dieses vielgepriesene Recht auf freie Meinungsäußerung einmal anschaut, dann muss man sich schon sehr wundern darüber, dass man hierzulande etwas darf, was sowieso jeder von sich aus macht. Nämlich sich zu allem das Seine zu denken, das Gedachte auch noch laut auszusprechen und sich mit anderen darüber zu verständigen. Wieso muss man das eigentlich extra und noch ganz feierlich genehmigt bekommen und sich darüber freuen, dass eine selbstverständliche menschliche Verstandestätigkeit hierzulande in den Status eines hohen Guts erhoben wird? Zweitens, das Dumme an einer Erlaubnis besteht ja bekanntlich darin, dass das, was erlaubt wird, auch verboten werden kann. Und es ist ja auch die Staatsgewalt, die dort erlaubt und verbietet. Man ist also in seinem freien Meinen von solchen Erlaubnissen und Verboten abhängig. Und das kriegt ja auch jeder, der einmal anfängt, seine Meinung kritisch an die Öffentlichkeit zu tragen, sofort mit. Das ist, dass nämlich die regierenden Demokratiefans gar nicht unbedingt begeistert sind, wenn Bürger ihre demokratischen Rechte nutzen. Wer demonstriert, hat schnell den Vorwurf am Hals, bloß negativ zu kritisieren, statt einen konstruktiven Beitrag zur Lösung anstehender Probleme zu leisten. Heute gab es in der Süddeutschen Zeitung einen Kommentar zu den hiesigen Studentenstreiks und da wurde den Studenten auch sofort der Einwand serviert, dass sie doch, wenn sie für mehr Bildung streiken, bitteschön mal sagen sollten, wo das Geld dafür herkommen soll. Also kaum macht einer den Mund auf und sagt, ihm passt was nicht, soll er sich schon die Sorgen desjenigen machen, gegen den sich sein Protest gerade richtet. Er soll quasi sich den Kopf zerbrechen, ob der Staat, den er gerade kritisieren will, überhaupt in der Lage ist, seiner Kritik Recht zu geben. Das heißt dann konstruktive Kritik, konstruktiv eben genau in dem Sinne, dass sie einen Beitrag zur Lösung anstehender Probleme leistet, statt einfach zu sagen, was einem nicht passt und was man stattdessen gerne hätte. Wenn Auseinandersetzungen hierzulande stattfinden, im Parlament oder in den Parteien, dann ist die öffentliche Bewertung solcher Auseinandersetzungen überhaupt nicht derart, dass sie allgemein begrüßt werden nach dem Motto, na endlich mal wird politisch diskutiert, endlich wird sich mal gestritten, endlich kommen die Gegensätze mal auf den Tisch, sondern es wird die Frage aufgeworfen, macht diese Kritik nicht die innerparteiliche Geschlossenheit kaputt? Hat denn der Kanzler noch alles im Griff? Stört denn diese Diskussion nicht das erfolgreiche und souveräne Durchsetzen staatlicher Ziele? Wer so sich zu dem Benutzen demokratischer Rechte stellt. Der ist offenbar gar nicht so sehr scharf darauf, dass überall im Lande massenhaft diskutiert, kritisiert und demonstriert wird. Dem kommt es offenbar auf eine Leistung dieser Kritik an. Und die Leistung, die heißt, ein Beitrag soll die Kritik sein zu dem, was sie gerade kritisiert, für sich eigentlich ein totaler Widersinn. Geschlossenheit und Einigkeit soll die Kritik herbeiführen und nicht eine Störung des sozialen Friedens, den wir doch alle so schätzen. Demokraten leugnen also gar nicht, dass demokratische Rechte allemal mit Beschränkungen und Verboten einhergehen und sie sagen sogar einhergehen müssen, sondern sie bringen auf der Basis den Vergleich, den ich oben schon mal angesprochen habe, ins Spiel. Es gibt doch auch Staaten, kriegt man dann entgegengehalten, wo man für ein kritisches Flugblatt gleich eingesperrt wird. Oder Schlimmeres. Stimmt, die gibt es. Bloß stimmt dieser Verweis auf einen vergleichsweisen Vorteil schon wieder ziemlich misstrauisch. Wer so denkt, traut nämlich seiner Herrschaft offenbar auch einiges Üble zu. Er hält ihr zugute, dass sie extra Sauereien, die man woanders auch vorfinden kann, nicht im Programm hat. Und er behauptet noch nicht einmal, dass der demokratische Staat nicht zu sowas durchaus in der Lage wäre. Er betont, dass der das nur deswegen tut, weil er es nicht darf, weil er sich zurückhält, weil er die Mittel, die Souveränität, die er hat, gar nicht so extrem nutzt, wie sie ihm eigentlich zustünde. Die Hand dafür, dass hiesige Politiker mit ihren Untertanen so umgehen könnten wie Diktaturen, mag also diese Demokratie auch nicht unbedingt ins Feuer legen. Wenn das Grundgesetz, das Bundesverfassungsgericht, der kritische Journalismus nicht wären, wer weiß, wozu unsere Politiker alles fähig wären. Dieses Lob der Demokratie ist also ziemlich bescheiden. Sie wird überhaupt nicht dafür gelobt, dass die Lebensverhältnisse hier alle Leute glücklich und zufrieden machen, sondern sie wird gelobt dafür, dass man bei seiner eigenen Schädigung ein kritisches Wort einbringen darf. Und zweitens unterstellt dieses Lob sogar noch, dass es weite Teile des sogenannten Lebens gibt, wo es mit dieser viel gerühmten Freiheit zum Kritisieren gar nicht so sehr weit her ist. Steuern zahlen, ja gut, da kann man zwar über den Steuerbescheid meckern, aber einfach zu sagen, weil mir den nicht passt, die Steuern nicht zu blechen, das ist Steuerhinterziehung und dafür wird man im schlimmsten Fall sogar in manchen Staaten eingesperrt. Den Wehrdienst, die Verpflichtungen, die man aus dem Alltag seines Geldverdienens und seiner privaten Lebenssphäre hat, stehen gar nicht zur Debatte bei dieser Kritik. Sie ist ausdrücklich eine Veranstaltung, die neben und zusätzlich zu dem stattfindet, was man so praktisch jeden Tag zu tun hat und wo man sich an die Gesetze zu halten hat. Dies Lob der Demokratie beruht in seiner ganzen Bescheidenheit, und das will ich im Folgenden erläutern, auf einem Fehlschluss. Weil die Demokratie manches erlaubt, was anderswo verboten ist. Weil sie manches nicht mit ihren Untertanen Böses anstellt, was in anderen Staaten gang und gäbe ist. Deswegen, so heißt es, geht es dieser Demokratie grundsätzlich jedenfalls um das Wohl ihrer Bürger. Also, das ist die Behauptung, weil Politik hierzulande demokratisch abgewickelt wird, wegen der besonderen Form, in der hierzulande Regieren und Gehorchen stattfinden, darf man sich die Sache so vorstellen, dass diese Form der Herrschaft der eigentliche Zweck der ganzen Veranstaltung wäre. Jeder unterschreibt, dass Demokratie eine Herrschaftsform ist. Aber dass es sich bei ihr um überhaupt nichts anderes handelt, als um eine Methode, tätigen Gehorsam herbeizuregieren, das unterschreibt dann doch wieder so leicht keiner. Vor lauter Lob für die demokratische Form fällt ganz unter den Tisch, welche Politik es eigentlich ist, die demokratisch abgewickelt wird. Als hätte der Inhalt dessen, was die Politik den Bürgern tagtäglich zumutet, mit der Form, in der sie es tut, überhaupt nichts zu tun. Oder sogar schlimmer, die demokratische Form adelt den Inhalt, damit ihr durchgesetzt wird, und damit können demokratische Politiker eigentlich endgültig nichts mehr verkehrt machen, weil alles, was sie machen, genügt ja den Ansprüchen dieser Methode. Sie sind gewählt, sie stellen sich der Diskussion und das sanktioniert und legitimiert den Inhalt ihrer Maßnahmen. Ich möchte also im Folgenden diese Urteile über Demokratie nicht als das nehmen, als was sie normalerweise daherkommen, als Lob, sondern als Feststellung. Ja, in der Tat, der bürgerliche Staat räumt seinen Bürgern Freiheiten ein. Das macht er. Es stimmt auch, er bindet seine Gewaltausübung an Recht und Gesetz und unterwirft sie der Verfassung. Und drittens schafft er es auf diese Weise auch, die Zustimmung seiner Bürger zu seiner Herrschaft zu organisieren, also das herzustellen, was der normale Mensch als geordnetes Leben vorfindet. Was macht er da? Darum soll es im nächsten Teil des Vortrags gehen. Und warum, zu welchem Zweck macht er das? Das wird dann den dritten Teil meiner Ausführung ausmachen. Also, demokratische Willensbildung, was ist das? Ich habe ein schönes Beispiel, mal sehen, ob ich das finde. Ich habe ein schönes Beispiel für demokratische Willensbildung in die Hand gedrückt bekommen, als ich vorhin aus dem Zug gestiegen bin im Bahnhof Zoo. Da wurde mir ein kleines rotes Heft in die Hand gedrückt, Agenda 2010, Deutschland bewegt sich. Und in diesem Heft wird dem Bürger erläutert, womit er im Folgenden demnächst zu rechnen hat an Maßnahmen, die Politik in der Abteilung Wirtschaft und Soziales ergreift. Und wie es sich gehört, beginnt diese kleine Broschüre mit einer Vorrede des Kanzlers und die beginnt folgendermaßen: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlichen Dank. In fast allen westlichen Demokratien befinden sich die sozialen Sicherungssysteme in akuten Finanzierungsnöten. Deutschland ist da kein Sonderfall. Überall gibt es ähnliche Probleme. Man kann sich schon so ungefähr vorstellen, wie das Ganze dann weitergeht. Also, Politiker setzen nicht nur jeden Tag neue Notwendigkeiten für ihre Bürger auf die Tagesordnung. Eine Rentenreform, eine Gesundheitsreform, Hartz 1 bis 4 und so fort, sondern sie erklären ihre Maßnahmen ihrem Volk auch noch. Übrigens muss man sagen, auch das unterscheidet die Demokratie nicht so besonders vom Faschismus und von der DDR, weil auch da haben die Politiker viel Wert darauf gelegt, ihren Bürgern immer zu sagen, warum sie dafür sein sollen, für das, was die Politik gerade macht. Die Formen waren ein wenig anders, aber der Sache nach hat es sich um das gleiche Anliegen gehandelt. Die Politiker machen also nicht nur, was sie tun, sie konfrontieren nicht nur die Leute mit ständig neuen Lebensumständen, sondern sie beweisen, führen auch den Beweis gegenüber ihren Bürgern, warum das, was sie jetzt da vorhaben, auch sein muss. Das Grundmuster dieser Erklärung geht so: Wir, das sind die Politiker, wissen schon, dass wir mit dieser oder jener Maßnahme vielen Bürgern Härten zumuten, viele Interessen schädigen. Aber das muss jetzt zum Wohl des großen Ganzen, eben Deutschland, sein. Damit später noch Renten gezahlt werden können, Zukunftsfähigkeit des Rentensystems heißt das in Politikerdeutsch, müssen heute die Rentner kürzer treten. Damit diejenigen, die arbeitslos sind, auch irgendwann einmal wieder einen Lohn verdienen können, müssen diejenigen, die das Glück haben, arbeiten zu dürfen, auf ein Stück Lohn verzichten. Damit die Luft sauberer wird, muss der Autofahrer tiefer in die Tasche greifen. Damit Verbraucher gesundes Fleisch bekommen können, müssen die Bauern sich umstellen und die Bürger mehr für die Lebensmittel bezahlen. Und so weiter und so fort. Zusammengefasst, statt egoistischem Anspruchsdenken ist Zusammenstehen gefordert. Jeder muss seinen Teil beitragen, damit es mit dem Großen und Ganzen wieder aufwärts geht. Und wenn das einmal der Fall ist, dann ist auch für das Wohl aller gesorgt. Das drückt unser Kanzler so aus. Soll unser Land seinen Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft ein Leben in Wohlstand und sozialer Sicherheit bieten, müssen wir es verändern. Und das heißt, wenn in Zukunft Wohlstand und soziale Sicherheit herbeiregiert werden sollen, muss man jetzt leider auf Wohlstand und soziale Sicherheit ein ganzes Stück weit verzichten. Es ist also überhaupt nicht so, dass die Politik in irgendeiner Weise leugnet, dass sie mit den Maßnahmen, die sie ergreift, Interessen und Bedürfnisse, Notwendigkeiten der Leute schädigt. Ohne Bezug auf irgendeinen Inhalt von einem solchen Interesse wird es zurückgewiesen mit dem gemeinen Argument, es handelt sich ja bloß um deins. Es sind ja bloß die Rentner von heute und nicht wir alle, die da geschädigt werden. Weil es sich um ein Sonderinteresse handelt, hat es zurückzustehen, ohne Prüfung der Frage, um welches Sonderinteresse es sich da eigentlich handelt, ob man mit guten oder schlechten Gründen dafür oder dagegen sein soll oder kann, was Leute wollen oder brauchen. Das schlichte Argument, es handelt sich ja bloß um ein Sonderinteresse, reicht schon völlig aus, um die weitere Befassung damit für überflüssig zu halten und zu sagen, für das Interesse aller ist dieses einzelne, bloße Spezialinteresse zurückzuweisen. Immerhin geben demokratische Politiker auf diese Weise zu, dass das, was sie das Allgemeinwohl nennen, offenbar nicht eine Addition der Einzelwohle der verschiedenen Bürger ist, sondern irgendwie eine darüberstehende, ganz eigene Sache, um deren Willen sehr viel besondere Interessen zurückzustehen oder sich unterzubuttern haben lassen müssen. Es wird also zu klären sein, worum es sich bei diesem Allgemeinwohl eigentlich handelt, ob eigentlich die Logik, wegen allgemein ist das Sonder anzugreifen, überhaupt für diejenigen, die sich jeweils mit diesen Sonderinteressen auf den Weg machen, einsichtig ist. Bedauerlicherweise ist es so, dass diese politische Darstellung der Sachlage im Interesse des Allgemeinwohls hat der einzelne Bürger zurückzustehen. Schröder lobt seine Bürger auch dafür, dass sie da im Prinzip auch dazu bereit sind. Also die Politik schafft die Voraussetzungen für die notwendigen Veränderungen, herzlichen Dank. Aber auch die ganze Gesellschaft muss ihren Beitrag leisten. Die Menschen in diesem Land haben wiederholt eindrucksvoll bewiesen, dass sie dazu fähig und bereit sind. Es ist ein ziemlich gemeines Lob, weil fähig und bereit, sich eine Rentenreform verpassen zu lassen, kann man leicht sein, weil man ja ohnehin nichts dran ändern kann, dass man den Rentenbescheid bekommt. So wird die Sache aber in aller Regel in unserer Öffentlichkeit nicht gesehen. Folgende Fragen angesichts einer solchen Darstellung tauchen da überhaupt gar nicht erst auf. Was ist es eigentlich für ein seltsames Sachgesetz der Politik, aus dem heraus immer die Verarmung eines Teils des Volkes das Argument für die Verarmung eines anderen abgibt? Wieso soll es eigentlich überhaupt logisch sein und auch noch politisch notwendig, dass die weitere Verarmung der Arbeitnehmer notwendig ist, damit die Arbeitslosen überhaupt arbeiten dürfen? Gibt es diesen Zusammenhang überhaupt so? Ist das überhaupt eine wirkliche korrekte Darstellung des Verhältnisses von Arbeitslosigkeit und Arbeit? Diese Frage habe ich in der ganzen Debatte zu diesem Thema nur in sehr kleinen Ausnahmen gehört. Auch eine andere Frage taucht gar nicht auf. Was sind das eigentlich für Notwendigkeiten? Was ist das eigentlich für ein Muss, auf das sich die Politik da immer beruft? Und warum geht eigentlich dieses Muss immer und schnurstracks auf Kosten derer, die ohnehin knapp zu leben haben? Die öffentliche Debatte geht anders. Die geht so. Es geht ein Gerechte los, nämlich darüber, ob die eingeleiteten Maßnahmen wirklich sein müssen, ob sie wirklich ihren staatlich propagierten Zweck erfüllen. Ja, dass die Lohnnebenkosten runter müssen, das soll man allgemein einsehen. Aber schafft das dann auch wirklich Arbeitsplätze? Man mag jemanden, der so argumentiert, eigentlich gar nicht fragen, ob er dann eine Lohnsenkung für dann in Ordnung hält, wenn sie diese Wirkung hätte, weil er will ja bloß gesagt haben, dass ihm die Maßnahme nicht passt, aber dass er einen allgemeinen Gesichtspunkt kennt, unter dem sie eigentlich auch dem Staat nicht passen dürfte. Zweite Frage: Sind die Kürzungen, die Streichungen, die Belastungen auch wirklich gerecht? Treffen sie die Richtigen? Unterstellt ist, dass sie irgendwen treffen müssen. Unterstellt ist auch, dass die staatliche Politik ständig die Leute in ihren verschiedenen Rollen gegeneinander ausspielt. Und dann darf man sich die heiße Frage stellen, ob es besser ist, als Beitragszahler geschädigt zu werden oder als Kranker. Kritiker des staatlichen Kurses werfen dann der Politik Pflichtvergessenheit vor, Volksferne, ungerechtes Vorgehen gegen die eine oder andere Gruppe und drohen damit, dem Bürger, der gegenwärtigen Regierung ihre Zustimmung zu entziehen, darüber, dass sie dann bei der nächsten Wahl eine Alternative wählen. Worum geht es in diesem Dialog? Zum Gegenstand, zum Thema hat er die Lebenslagen, die der Staat den Leuten beschert. Da herrscht, wie gesagt, eine geradezu ausufernde Ehrlichkeit. Andererseits ist diese Selbstdarstellung der Politik aber auch von hinten bis vorne verlogen. Immerzu verkauft sie Maßnahmen, die sie aus ganz eigenen politisch übergeordneten Erwägungen trifft, als Dienst, ausgerichtet an denen, die für diese Maßnahmen gerade stehen müssen. Die Bürger ihrerseits sind selbstverständlich nicht einfach mit den staatlichen Maßnahmen zufrieden. Aber wie äußern sie ihre Unzufriedenheit? Sie äußern sich ständig enttäuscht darüber, dass der Staat mit seinen Maßnahmen den Erwartungen nicht entspricht, die sie an eine volksfreundliche Politik gehabt hätten. Dass er gar nicht so treusorgend und volksfreundlich handelt, wie sie es gern von ihm gesehen hätten und wie er sich ihnen immer verkauft. Sie anerkennen damit ganz ungeprüft die Maßstäbe, die die Politiker für richtige Politik in die Welt setzen und beklagen sich darüber, dass diese Maßstäbe nicht in der Weise praktisch durchgesetzt werden, wie es ihren Vorstellungen entsprochen hätte. Sie mahnen also einen anderen Umgang der Politik mit den anstehenden Problemen an. Die Politik soll anders entscheiden, gerechter entscheiden, nicht immer gerade die Jungen, die Rentner, die Studenten schlecht behandeln. Es wird also in diesem Dialog ständig ein Gegenstandswechsel vorgenommen. Es wird gar nicht über die Gegensätze gestritten, die zwischen den staatlichen Maßnahmen und den betroffenen Interessen und Leuten aufkommen. Es wird auch nicht über die Zwecke gestritten, die der Staat verfolgt und die die Bürger betroffen machen. Und es wird auch nicht über die Interessen geredet und die erörtert, die von oben und unten geltend gemacht werden. All diese Gegensätze werden verhandelt unter der Überschrift, wer sich welcher Pflichtverletzung gegenüber einer gemeinsamen Sache schuldig gemacht hat. Und genau darin ist dieser Dialog sehr demokratisch. In ihm kommt nämlich zum Tragen, worin sich eigentlich Staat und Bürger einig sind, bevor sie überhaupt ihren Streit anfangen. Erstens besteht Einigkeit darin, dass Staat und Volk in einem Verhältnis von Pflicht und Dienst zueinander stehen. Der Auftrag des demokratischen Staats besteht am Dienst am Bürger. Dafür darf aber der demokratische Staat auch erwarten, dass auch der Bürger dort, wo er hingestellt ist in der Gesellschaft, seine Pflicht erfüllt. Auch der Inhalt der Pflicht ist klar und einigermaßen Konsens. Arbeiter müssen arbeiten, Studenten müssen studieren, Politiker müssen Arbeit ermöglichen und das ordentliche Studieren organisieren. Beim Staat wird eingeklagt, dass er dem Bürger die Erfüllung seiner Pflichten ermöglichen soll. Und es wird überhaupt nicht in Abrede gestellt, dass das eine Notwendigkeit ist. Es wird sich sogar auf dieses Verhältnis von Dienst und Pflicht positiv berufen. Und drittens ist damit auch eine ganz grundsätzliche Zuständigkeitsfrage geklärt. Dem Staat obliegt es, den Inhalt der Pflicht zu definieren mit seinen Gesetzen, worin eben Studieren in unserem Land besteht, wie das aussieht. Und demjenigen, der dann diese Pflicht ausübt, steht das Recht zu, immerzu die staatlichen Maßnahmen an der Frage zu prüfen, ob sie ihm auch die Erfüllung dieser Pflicht wirklich erlauben. Und dort beginnt dann das Zerwürfnis zwischen oben und unten. Dann nämlich, wenn der Bürger unter Berufung auf seinen jeweiligen Stand, also als Arbeitnehmer, als Student, als Unternehmer, als Bauer, in die Öffentlichkeit tritt und sagt, ich habe doch alles und will doch auch alles brav machen, was mir in meinem jeweiligen Stand aufgetragen ist. Aber dann musst du, lieber Staat, doch auch dafür sorgen, dass ich das kann. So ungefähr soll man sich das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern hierzulande denken, weil die Politik doch für alles zuständig ist, weil sie doch die Gesetze macht, weil sie doch die Lebensverhältnisse in diesem Land definiert, muss sie doch auch denjenigen oder müsste sie denjenigen, die den Gesetzen gehorchen sollen, doch auch ermöglichen, dass sie das können. Sie soll ihnen Gelegenheit bringen, in ihrer jeweiligen Funktion tätig zu werden. Und gemessen wird die staatliche Tätigkeit immerzu daran, inwieweit er das tut oder nicht. Es ist also mit diesem Dialog ziemlich viel praktisch abgehakt, bezogen auf die Lebensverhältnisse in unserem Land. Erstens ist Herrschaft als solche sowieso abgehakt. Ausüben von Staatsgewalt, hoheitliches Entscheiden über die Lebenschancen anderer, das versteht sich ohne weiteres von selbst, dass das sein muss. Dieser Herrschaft ist aufgetragen, ihre Sache richtig zu machen. Und diese Sache ist erstmal von vornherein was ganz anderes als die kleinen untergeordneten Interessen und Bedürfnisse des einzelnen Menschen, der hier so rumläuft. Die können heißen, Standortpolitik in der Globalisierung bestehen, Deutschland voranbringen, welchen Namen man ihnen auch immer geben muss. Klar ist, dass solche staatlichen Aufgaben eigene, souveräne Tätigkeit erfordern und überhaupt nicht zusammenfallen oder sich zusammenaddieren aus den besonderen Sorgen und Nöten, die die Leute in dieser Gesellschaft so haben. Zweitens also besteht die Sache der Politik überhaupt nicht darin, einen irgendwie vorgestellten Querschnitt aller Bürgerinteressen zur Durchsetzung zu verhelfen, wie es die Politikwissenschaft manchmal so gerne vorstellig macht. Sie ist eine ganz eigene, abgetrennte Angelegenheit, die eigenen Notwendigkeiten folgt. Und das ist auch akzeptiert, solange und soweit man noch dran glauben kann, dass das eigene Interesse irgendwie noch drunter passt. Und deshalb folgt, auch das ist abgehakt, das Machen von Politik selbstverständlich seinen eigenen Regeln und Prinzipien. Das läuft ganz getrennt davon ab, über die theoretische Debatte über richtige Politik auf Demonstrationen, an Stammtischen oder in Talkshows. Ein bloßes, das passt mir aber nicht, hält dieses praktische Machen gewusstermaßen überhaupt nicht an. Es ist eine Meinungsgrundgabe unter vielen, die Politiker sich zu Herzen nehmen können oder auch nicht. Und übrigens bei Völkern, die das oder Teilen von Völkern, die das anders sehen, ist ja dann auch anderes als Demokratie vorgesehen. Auch in unserem Staat gibt es ja bekanntlich Notstandsgesetze für politische Lagen, in denen die Beschränkung auf eine bloß theoretische Meinungskundgabe einer größeren Anzahl von Leuten, aus welchen Gründen auch immer, nicht reicht. Man kann also zumindest so viel schon sagen über den Zweck, den dieser Dialog eigentlich überhaupt erfüllen soll. Erstens hat er nicht den Zweck, verfolgt nicht die Absicht, im Gegensatz zwischen praktischer staatlicher Machtausübung und Bürgerunzufriedenheit irgendwie zu vermitteln, einen Kompromiss zwischen oben und unten zu finden. Da gibt es ja auch gar nichts zu vermitteln. Die einen setzen die Lebensbedingungen und die anderen kritisieren sie. Im Gegenteil, will ich behaupten, dieser demokratische Dialog dient vom Standpunkt derer zumindest, die ihn erfunden haben, genau für das Gegenteil, nämlich dafür, die praktische Alleinzuständigkeit der Politik zu unterstreichen. Der Bürger wird theoretisch, meinungs- und debattenmäßig in die Diskussion um Politik einbezogen, um ihn auf die Maßstäbe zu verpflichten, die die Politik in die Welt setzt und die der Staat ausgibt, und ihn damit gerade aus der Diskussion über diese Maßstäbe auszumischen. Ja, wie organisiert man so einen Standpunkt, so ein Interesse? Eben gerade darüber, dass man diese öffentliche Debatte als eine Sphäre neben und getrennt vom praktischen Machen der Politik einrichtet. Der Alltag jedes Bürgers ist der Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Staatsvertreter und Bürger gehen jeweils ihren getrennten und gegensätzlichen Tätigkeiten nach. Neben heißt also auch nicht einfach, wie man sich das vielleicht harmlos vorstellen muss, naja, das ist ja immer so, diskutieren, reden ist eine Sache, praktisch machen ist eine andere, sondern ausdrücklich, hier soll eine geistige Lage der Nation gepflegt werden, und diese Pflege der geistigen Lage der Nation ist eine eigene Veranstaltung und nicht darauf berechnet, dass das Machen der Politik durch sie gestört wird, sondern genau im Gegenteil, um deren reibungslosen Fortgang zu sichern. Das hat natürlich, wenn man so etwas mit einer Diskussion will, sie erlauben, zulassen, sogar anstacheln, mit dem ausdrücklichen Zweck, dass diejenigen, die so diskutieren, dann hinterher dann zwar nicht zufrieden, aber zumindest eingesehen haben, warum das sein muss, was mit ihnen veranstaltet wird, dann hat das natürlich Konsequenzen für die Art und Weise, wie diese Debatte dann auch nur gehen darf. Die Unzufriedenheit hat sich prinzipiell in eine bloße Meinung zu verwandeln. Weil man Kritik äußern darf, hat sie praktisch folgenlos zu bleiben. Das schließt ein, dass man beim Kritisieren auf die Wege und Methoden des Einmischens sich festlegen lässt, die nach der bürgerlichen Verfassung vorgesehen sind. Wählen, demonstrieren, Briefe schreiben, protestieren, sich auf konstruktive Kritik verpflichten lassen und vor allen Dingen alles vermeiden, was den Eindruck erwecken könnte, man wollte den Übergang von der bloßen Theorie in die Praxis machen. Das heißt dann nämlich umstandslos Gewalt, und zwar ganz unabhängig davon, ob diejenigen, die das machen, das tatsächlich so gemeint haben. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, das möchte ich nochmal ausdrücklich betonen, dass man sich als Mensch daran gewöhnt, dass das, was man so denkt und sagt und im Kopf hat, eine Sache ist und das, was man machen muss, eine völlig andere. Dass die Urteile, die man sich theoretisch über eine Sache zurechtlegt und die Frage, was soll ich denn jetzt tun, erstmal prinzipiell nichts miteinander zu tun haben, weil das, was ich tun muss, ganz woanders und nach ganz anderen Gesichtspunkten entschieden und festgelegt ist, als nach den Urteilen, die ich mir selber darüber gemacht habe. Die Trennung des Praktischen aus praktischen Schwierigkeiten, aus praktischen Nöten und Bedürfnissen herauskommenden Urteile von der Frage von deren Durchsetzung. Das ist das, was der demokratische Dialog befördert und leisten soll. Das ist etwas, was man auch übrigens schon ganz früh in der Schule lernt, dass Diskutieren so geht. Immer die Meinung des anderen gelten lassen und vor allen Dingen gelten lassen, dass Meinungsäußerung eine sehr relative Angelegenheit ist, die sich auf keinen Fall in die Methoden der Definition dessen, welche Meinung gilt und welche nicht, einzumischen hat. Und übrigens ist das dann auch das Kriterium, wenn man sich in der Welt umschaut, für die Frage, welche Völker reif für die Demokratie sind und welche nicht. In Ländern, in denen die Frage der Gültigkeit der eigenen Meinung so noch nicht entschieden ist, wo die Leute sich noch fälschlicherweise einbilden, die bloße Tatsache, dass sie was anderes wollen als andere, wäre überhaupt kein guter Grund dafür, sich mit denen an einen Tisch zu setzen. Da ist natürlich selbstverständlich, dass dort noch keine demokratische Reife herrscht, sodass ein Weilchen Militärdiktatur sein muss, damit, bis sie das gelernt haben. Die Öffentlichkeit, so will ich das mal zusammenfassen, ist also der Ort, wo die Demokratie nach der Seite der Gesinnung wasserdicht gemacht wird. Es reicht dem demokratischen Staat überhaupt nicht, dass die Leute in ihrer Mehrheit gesetzestreu sind, dass sie seinen Geboten folgen und sich erstmal praktisch gar nicht gegen das auflehnen, wozu sie gezwungen werden. Sie werden daneben und zusätzlich geistig betreut. Sie werden ununterbrochen agitiert, die Sache auch so zu sehen, wie der Staat es will. Politische Willensbildung heißt das ganz zu Recht. Da soll nicht jeder sich das denken, was er sich so dazu denkt, sondern soll sich auch in seinen Gedanken einfügen in die Sorge um das große Ganze, um die es doch uns allen zu gehen hat. Neben Gewalt und Zwang, die als Gesetz vorliegen, soll auch der Verstand in unserer Gesellschaft das auch noch für richtig halten, was einem da aufgezwungen wird. Das hat eine positive Seite. Und das ist erstmal die, dass der Staat ja auch in der Tat ständig neue Sachen auf die Tagesordnung setzt, auf die man sich als Bürger einstellen muss. Es ist eben gar nicht so, dass man hier einfach bloß arbeiten gehen oder zur Schule oder an die Uni, Steuern zahlt, eine Familie gründet, in Urlaub fährt und dann geht das so zu. Sondern andauernd und auch gerade jetzt wird man mit der Tatsache konfrontiert, dass das, was man sich so als Leben eingerichtet hat, gar nicht so bleiben kann, wie es ist, obwohl man selber vielleicht so ganz gut zurechtgekommen wäre, sondern jetzt plötzlich alles anders sein muss, wegen der Wachstumsschwäche, wegen der Globalisierung, wegen der Tatsache, dass Deutschland wieder vorankommen muss. Es gibt eine deutsche Einheit, es gibt ein neues Geld, es gibt ein neues Europa. Und unter diesem Gesichtspunkt verändert die Politik unablässig die Lebensverhältnisse der Leute. Also ist es auch notwendig, dass sie sich praktisch immer wieder darauf einstellen, dass das, was sie bisher gewohnt waren, und womit sie halbwegs zurechtgekommen sind, nicht mehr so weitergeht, sie sich also auf neue Sachen einzustellen haben. Plötzlich heißt etwas Anspruchsdenken, was gestern noch gang und gäbe war, und das hat man sich dann als neuen moralischen Maßstab zuzulegen, wenn man irgendwo noch Forderungen stellt. Und darüber ist dann auch schon der Übergang zur negativen Seite dieser Gesinnungsfrage gemacht. Es muss eben immerzu eine neue Grenzlinie gezogen werden zwischen unerlaubter Kritik und erlaubter Kritik, zwischen der Sorte Kritik, die als Meinung in die Lage passt, und der Sorte Kritik, die vielleicht gestern noch passend war, aber heute völlig out of discussion. Man sieht daran Folgendes. Der demokratische Staat ist sehr anspruchsvoll, was sein Verhältnis zu seinen Bürgern angeht. Gehorsam, Gesetzestreue reicht ihm nicht. Er will tätigen, bekennenden Gehorsam und errichtet eine ganze Abteilung der Politik ein, um den zu organisieren. Deren Leistung besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Enttäuschung der regierten Bürger als positive Grundlage, als Willen zum Staat erhalten bleibt und nicht umschlägt in eine Unzufriedenheit, die zur Staatskritik führt. Und das hat der demokratische Staat auch schwer nötig, denn erstens rechnet er immer mit dieser Enttäuschung, er produziert sie ja selbst, und zweitens soll sie gerade deswegen seinen Betrieb nicht stören. Sie soll die Leute nicht davon abhalten, ihren Pflichten nachzukommen. Und dann kann man so viel schon mal dazu sagen, dann ist es ihm auch das Ergebnis dieser Pflichterfüllung auch schwer zu tun. Dann geht es ihm eben auch darum, dass die Leute in den Funktionen, die sie praktisch erfüllen, die Dienste erbringen, die diesen Staat groß, reich und mächtig machen. Jetzt besteht Demokratie ja nicht nur aus Diskutieren, sondern auch noch aus dem Wählen. Deswegen will ich zur Wahl auch noch ein paar Worte sagen, bevor ich dann zum letzten Teil meines Vortrags übergehe, zur Frage, was soll das Ganze eigentlich? Welche politischen Zwecke realisieren sich eigentlich in dieser Herrschaftsmethode? So viel ist ja klar. Der Gegensatz zwischen staatlichen Maßnahmen und Unzufriedenheit der Bürger wird durch noch so viel demokratisches Diskutieren nicht beseitigt. Und deswegen kennt die Demokratie eine zweite Methode, eine zweite Erlaubnis für den Bürger, diese Unzufriedenheit zu betätigen, nämlich so, dass er in periodischen Abständen diese Unzufriedenheit praktisch äußern darf, nämlich so, dass er die Regierung, die ihm die bösen Dinge zugefügt hat, abwählt und eine andere an ihre Stelle setzt. Das ist eine eigentümliche Veranstaltung. Die Eigentümlichkeit besteht darin, dass hier ja ganz eindeutig die Anforderung an den Bürger ergeht, sich einverstanden zu erklären, damit das regiert wird, und zwar in der Form, dass er sich für eine andere Mannschaft ausspricht, die das Regieren übernimmt. Weil es eben auch wirklich bloß darum geht, hat man bei diesem Wechsel der Person in den Ämtern eben auch nur als freier, gleicher Bürger eine Stimme. So ist der Wille des Bürgers als kritischer anerkannt, dass er eben als ein gleichberechtigtes Mitglied aller Bürger eben sich einmischen darf, einmal alle 4 Jahre, in die praktische Entscheidung über das Herrschaftspersonal. Auf diese Weise wird in der Demokratie der Wille zur Herrschaft getrennt vom Interesse daran, was diese Herrschaft eigentlich machen soll. Denn das steht ja gar nicht zur Wahl. Wahlentscheidungen gehen nicht über das Ankreuzen von Wunschzetteln von Bürgern zu bestimmten politischen Maßnahmen, sondern ausdrücklich als Kreuz vor Parteinamen. Und das Resultat der Wahl ist dann auch eine neue Regierungsmannschaft, die ein Regierungsprogramm macht und dann regiert. Und dieses Regierungsprogramm hat erstmal mit dem Inhalt dessen, was da als Wahl stattgefunden hat, nur so viel zu tun, dass die Wahl ihr eben ermöglicht, sich in die Position zu bringen, das statt der anderen Partei zu machen. Das ist eine Legitimation der Politik. Auf diese Weise bekundet der Bürger periodisch seinen Willen, sich dieser Herrschaft zu unterwerfen, weil er ihre Besetzung mitbestimmen durfte. Er erklärt sich bereit, ob er das will oder nicht, spielt an der Stelle gar keine Rolle, oder ob er das weiß oder nicht, spielt an der Stelle gar keine Rolle. Er bekundet damit, dass er seine Pflichten unter dem Regime von Gesetz und Recht erfüllen will und dass er den Staat auch nur dafür ausnutzen will, dass ihm im Rahmen von Gesetz und Recht diese Pflichterfüllung erlaubt wird. Insofern ist es völlig korrekt, wenn Politiker und Politikwissenschaftler eine hohe Wahlbeteiligung als Indiz für sozialen Frieden nehmen, weil damit sagen sie ja genau das. Wenn ein Volk in seiner großen Mehrheit brav wählen geht, dann haben sie zumindest eins nicht vor, in irgendeiner Weise eine irgendwie geartete Politikverdrossenheit als Vorbehalt gegen die Reibungslosigkeit politischer Herrschaft zum Einwand zu bringen. So, ich komme jetzt zu dem dritten Teil meiner Überlegungen, nämlich zu der Frage, was soll das Ganze? Warum ist politische Herrschaft eigentlich in der Demokratie so durchaus kompliziert und methodisch organisiert? Dazu will ich erstmal mich mit der Frage befassen, was eigentlich mit der Wahl überhaupt praktisch geleistet ist. Was ist eigentlich ihr Ergebnis? Erstens, habe ich ja eben schon erläutert, ist die Wahl nichts anderes als eine Zustimmung zum Regiertwerden. Sie ermächtigt die Regierung zum Tätigwerden. Sie verschafft ihr die nötige Emanzipation von den besonderen Interessen, weil jeder ja nicht mit seinem besonderen Interesse zur Wahl geht, sondern eben als gleichberechtigte, gleiche Stimme, egal was er sich jeweils bei der Wahl als Student oder Arbeiter oder Unternehmer denken mag. Die Souveränität der Herrschaft, ihre Freiheit zum Regieren, kommt so als ausdrücklicher Willensakt der Regierten zustande. Und darauf sind demokratische Politiker auch sehr stolz und darauf legen sie auch sehr viel Wert. Wenn sie sagen, wir sind demokratisch legitimiert, dann sagen sie eben genau das. Wir dürfen frei entscheiden, weil unser Volk hat uns ja das Recht dazu erteilt. Was macht jetzt eine solche gewählte Regierung? Was vertritt sie, wenn sie in ihrem Amt die Interessen der Bürger vertritt? Und da kommt eine zweite Besonderheit der demokratischen Herrschaftsform zum Tragen, nämlich die, dass Politiker nicht als Personen regieren, sondern als Vertreter von Amtspflichten, von festgelegten Tätigkeitsbereichen, die qua Verfassung und gesellschaftlicher Ordnung vorgegeben sind. Die Wahl unterstellt die Trennung von Amt und Person. Die Staatsaufgaben, die sind nicht das Resultat der persönlichen Neigung von Herrn Schröder oder Herrn Stoiber, sondern diese Staatsaufgaben stehen als Notwendigkeiten fest, egal ob der eine oder der andere an die Regierung kommt. Der Inhalt des Staatsgeschäfts existiert offensichtlich in unserer Gesellschaftsordnung unabhängig davon, welche wechselnden Figuren dazu beauftragt werden, diesen Inhalt wahrzunehmen. Und das ist auch die Wahrheit davon, dass hierzulande das Gesetz herrscht. Die Personen, die in den Ämtern sitzen, sind tätige Exekutoren der politischen Zwecke, die diesem Staat erstmal unabhängig von denen gelten, die diese politischen Zwecke verwirklichen. Zu diesem Sachverhalt gibt es eine in der Demokratie theoretisch sehr weit verbreitete Auffassung. Und das ist nämlich die, dass weil Herrschaft im Kapitalismus in der Tat unpersönlich ist, sie deswegen auch gleich eigentlich gar keinen Zweck hätte. Man soll sich die Sache also quasi so denken, ja, die besonderen Interessen der Regierenden sind es ja nicht, sie erfüllen ja einen Verfassungsauftrag. Und dieser Verfassungsauftrag soll etwas völlig Neutrales und Interessenunabhängiges sein, so etwas wie ein absoluter Zweck ohne einen bestimmten ökonomischen oder politischen Inhalt. In Wirklichkeit beweist eigentlich die Trennung von Amt und Person die Verpflichtung der Regierung auf die Verfassung so ziemlich das Gegenteil. Die beweist nämlich, dass hierzulande tatsächlich ein allgemeingültiger, ein Allgemeinheit beanspruchender politischer Zweck herrscht, der gar nicht an Personen hängen soll, sondern jenseits von ihnen als unwidersprechliches Prinzip allen Herrschens und allen Regierens gelten soll. Das steht im Grundgesetz sogar ausdrücklich so drin, in den Selbstverpflichtungen, die der Staat in den ersten Artikeln der Verfassung eingeht. Er verpflichtet sich auf Freiheit und auf Freiheit der Person und auf die Gleichheit der Bürger. Und damit drückt er aus, dass diese Prinzipien gelten und herrschen sollen, unabhängig davon, ob gerade Schröder, Stoiber oder sonst wer der Chef ist. Das ist ein ziemlich totalitärer Anspruch, weil er nämlich sagt, dass tatsächlich damit die Interessen, die der Staat umsetzt, egal wer ihn gerade repräsentiert, tatsächlich die allein in der Gesellschaft legitim gültigen sind. Die Interessensfrage ist quasi sozusagen vorweg entschieden. Und so kommt es auch zustande, dass das Interesse von jedem einzelnen Bürger überhaupt nur als Sonderinteresse gilt. Der Staatswille gilt jenseits aller Interessen der Gesellschaft und ist nicht ein Interesse unter anderen, wo man sagen könnte, ja, das meint halt die Regierung, aber ich meine halt was anderes, jetzt diskutieren wir das doch mal aus. Übrigens nichts anderes meint der Satz, dass der Staat ein Gewaltmonopol hat. Das heißt nichts anderes, als dass die Staatsgewalt prinzipiell bei den Interessen, die sie durchsetzt, das Recht auf ihrer Seite hat. Jede Gewaltanwendung in der Gesellschaft ist von diesem Standpunkt aus sanktioniert, sofern sie durch das Gesetz legitimiert wird, sofern sie der Ausfluss einer gesetzlichen Maßnahme ist. Justiz, Polizei, in manchen Demokratien ja auch die Todesstrafe, aber auch die Macht- und Gewaltverhältnisse, die in Betrieben, Schulen, Universitäten, in der Familie herrschen, sind alles legitime Formen politischer Gewalt und nicht die Abwesenheit von ihr. Es wird halt entschieden, wer auf welcher gesetzlichen Grundlage wen zu was herumkommandieren darf. Es wird nicht das Herumkommandieren abgeschafft, sondern das Erlaubte und Verbotene herumkommandieren sortiert. Selbstverständlich ist eine Entlassung ein gewaltsamer Eingriff in das Leben eines Menschen, der bisher von dem Geld gelebt hat, das er verdient hat. Als gewaltsamen Eingriff in das Leben dieses Menschen gilt es aber in dieser Gesellschaft gar nicht, weil es gibt ja ein Kündigungsschutzgesetz. Und wenn der Betrieb sich an das gehalten hat, dann ist eben diese Zwangsmaßnahme, die es praktisch darstellt, erlaubt. Deswegen auch, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ist es überhaupt nicht so, dass demokratische Fans die Abwesenheit von Demokratie, von Gewalt in der Demokratie behaupten. Worauf sie Wert legen, ist, dass alle Gewalt, die ausgeübt wird, eben diesen Charakter der Legitimität, der vom Gesetz genehmigten Ausfluss unpersönlicher Herrschaft und unpersönlicher Herrschaft ist. Und die dritte Besonderheit dieser Regierungsform besteht dann eben genau darin, dass sie in Form von Recht stattfindet. Die Zwangsform des Rechts hat die Eigentümlichkeit an sich, dass sie ein Kommando an den Willen der Bürger ist, dass sie nicht einfach einer unmittelbaren Gewaltmaßnahme unterwirft, sondern den Bürger als jemanden anspricht, der sich entscheiden soll und muss, ob er sich gesetzestreu aufführen will oder nicht. So ist sein Wille in dieser Gesellschaft tatsächlich anerkannt, als einer, dem das Recht die Vorschriften vorgibt, an die er sich zu halten hat, und ihm die Entscheidung darüber aufhalst, ob er das will oder ob er stattdessen dagegen verstößt und die dann daraus folgende Strafe auf sich nimmt. Und dieses Kommando des Rechts ergeht auch nicht an bestimmte Individuen. Es wird nicht der Student X oder die Arbeitnehmerin Y auf irgendetwas verpflichtet, sondern das Kommando geht an Stände, an Personengruppen, an Leute als Repräsentanten einer bestimmten gesellschaftlichen Tätigkeit. Als Arbeitnehmer ist man eben ein Objekt des Kündigungsschutzes. Als Student ist man den Gesetzen unterworfen, die für die Hochschulen gelten. Und man selbst hat die praktische und theoretische Freiheit, sich zu diesen Gesetzen eben so oder so zu stellen und dann aber auch die Konsequenzen zu tragen, die aus einer Nichtbefolgung resultieren. Das ist erstmal im Recht die Art und Weise, wie das Verhältnis von staatlicher Gewalt und individueller Freiheit organisiert ist. Die staatliche Zwangsgewalt ist eben keine unmittelbare Unterdrückung, sondern sie ist eine Form der Zwangsausübung, die ausdrücklich den freien Willen der Bürger als Mittel vorgesehen hat und benutzt, um die Gesetze in die Tat umzusetzen. Jedes Gesetz ist nur so viel wert, wie alle diejenigen, die in dessen Durchsetzung nach unten, wie in dessen Befolgung, Durchsetzung nach unten, wie in dessen Befolgung von unten, es tatsächlich zum praktischen Maßstab für das Handeln der Bürger wird. Und das ist übrigens auch die Leistung, die Rechtswissenschaftler an dieser modernen Form der Herrschaft schätzen, dass diese moderne Form der Herrschaft eben den freien Willen der Bürger instrumentalisiert und nicht einfach negiert. So viel kann man dieser Form der Herrschaft also entnehmen. Offenbar kommt es dem Staat wirklich schwer darauf an, dass die Bürger hierzulande das, was sie auf Grundlage der staatlich gesetzten Lebensumstände tun, aus freiem Willen und mit Wille und Bewusstsein vollstrecken. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, zu der Frage, was das Ganze eigentlich soll, was eigentlich also der letzte Zweck und Sinn demokratischer Herrschaft ist. Die Bürger haben das Recht, ihre Interessen frei zu verfolgen im Rahmen von Recht und Gesetz. Daraus kann man erstmal ganz banal so viel schließen. Dem Staat ist es offenbar schwer, um das Resultat dieser Interessensverfolgung zu tun. Recht und Gesetz sind nicht Schranken staatlichen Handelns, sondern sie sind eine Methode, wie die Leute in dieser kapitalistischen Gesellschaft dazu gezwungen werden, genau die Dienste zu erbringen, auf die es dem Staat praktisch materiell ankommt. Insofern ist jede Erläuterung demokratischer Herrschaft unvollständig, wenn man sich nicht mal nach den Interessen erkundigt, die dort überhaupt in Freiheit verfolgt und durchgesetzt werden sollen. Darüber teilt uns die Verfassung so viel mit, dass erstens alle Bürger gleich und frei sind und das Recht haben, ihre Persönlichkeit frei zu entfalten. Und zweitens teilt sie einem auch noch mit, dass dies unter der Bedingung, dass zu diesen Rechten und Freiheiten auch das Recht und die Freiheit gehört, sich Eigentum anzueignen, also die ausschließende Verfügung über Teile des gesellschaftlichen Reichtums. Selbstverständlich geht die Verfassung davon aus, Politiktheoretiker erklären das als Ausfluss der Menschennatur, das will ich hier nicht tun. Selbstverständlich geht die Verfassung davon aus, dass jede freie Persönlichkeitsentfaltung, die sich einer in dieser Gesellschaft vornimmt, gar nicht umhin kommt, im Gegensatz zur freien Persönlichkeitsentfaltung eines anderen zu geraten. Selbstverständlich ist jede Interessensverfolgung, das teilt einem die Verfassung mit, jedes Wahrnehmen einer Freiheit zugleich die Ermächtigung, andere Interessen zu schädigen, weswegen ihr von Staats wegen eine Schranke, dieser Schädigung einer Schranke vorgeschoben wird. Nur soweit Recht und Gesetz es erlauben, soll diese Beschränkung anderer Interessen durch die Verfolgung des eigenen stattfinden. Und das ist im Übrigen auch kein Wunder, weil die Mittel, mit denen hierzulande jeder seine Interessen verfolgen kann und soll, solche sind, die diese Qualität der wechselseitigen Schädigung in sich haben. Wer die Gesellschaft so einrichtet, dass er den Leuten erlaubt, sich ausschließlich Teile des gesellschaftlichen Reichtums zu eigen zu machen und damit frei zu verfügen, also mit Mitteln frei zu verfügen, auf die andere angewiesen sind, das ist ja die Unterstellung, der spricht aus, dass er die Bürger dazu ermächtigt, gesellschaftliche Produktionsmittel für eigennützige Zwecke zu verwenden und andere, die ebenfalls an diesen Mitteln und deren Verwendung Interesse haben, für diese Benutzung in Dienst zu nehmen. Alle Konkurrenzsubjekte sind darauf verpflichtet, mit den Mitteln auszukommen, die sie gerade haben. Und das weiß ja noch jeder mit einem Blick in die Realität, dass die Ausstattung mit diesen Mitteln sehr unterschiedlich bis gegensätzlich sind. Das ist aber kein Webfehler dieser ganzen Konstruktion, sondern ihre ausdrückliche Unterstellung. Gerade diese ausschließliche Verfügung macht ja überhaupt nur Sinn. Gerade die Benutzung dieser ausschließlichen Verfügung macht ja überhaupt nur Sinn, wenn sie einem die Möglichkeit gibt, möglichst viel des gesellschaftlichen Reichtums auf diese Weise sich anzueignen. Und das macht wiederum nur Sinn, wenn es sich auf der anderen Seite Leute finden, die darauf angewiesen sind, Zugang zur Verwendung dieser Mittel zu haben. Das ist die Art und Weise, ganz kurz gefasst, wie demokratisch und im Unterschied zu anderen und früheren Gesellschaftsformen eine Klassengesellschaft eingerichtet wird. Eben nicht so, dass die gesellschaftlichen Produktionsmittel bestimmten Individuen und Ständen zugewiesen werden, sondern so, dass jeder das Recht und die Pflicht und die Freiheit hat, um das Geld verdienen, mit anderen zu konkurrieren, dass er dafür die Geldmittel benutzen kann und soll, die er hat, und dass die Abhängigkeiten, in die er entweder gestellt ist oder die er anderen aufzwingt, die Mittel dafür sind, in diesem Zweck des Geldverdienens voranzukommen. Das sind die ökonomischen, sozialen Kalkulationen, auf die man hierzulande mit Privateigentum, Geld und Freiheit verpflichtet ist. Und so bekommt das Interesse an Geldvermehrung die Form des Allgemeinwohls. Schröder nennt das Wachstum. Und Wachstum ist ja überhaupt auch gar nichts anderes als die staatliche Fassung dieses Zwecks. Aus Geld, aus angelegtem Geld, aus produziertem Reichtum für Geld soll immer mehr werden. Dafür müssen die Gewinne derer stimmen, die die gesellschaftliche Funktion erfüllen, dieses Geld anzulegen und produktiv arbeiten zu lassen. Und dafür müssen diejenigen bescheiden sein, die in der unangenehmen, aber notwendigen Lage sind, als abhängige Variable dieser ökonomischen Kalkulation zu arbeiten. Es ist also nicht wenig, was dem Bürger dieses Landes zugemutet wird, wenn ihm gesagt wird, die Mittel, die du überhaupt benutzen kannst in diesem Land, die stehen fest, die heißen Privateigentum und Geld. Schau zu, wie du an welches kommst. Wenn du schon welches hast, ist es günstig. Wenn du keins hast, musst du dich halt nach der Decke strecken. Denn so viel ist ja auch klar, wenn Recht und Gesetz einen darauf festlegen, eben sich nur dieser erlaubten Mittel der Bedürfnisbefriedigung zu bedienen, dann ist man auch darauf festgesetzt, das jeweilige Konkurrenzresultat anzuerkennen. Dann ist es eben auch so, dass das gesellschaftliche Gesamtprodukt, was in Form von Kapitalwachstum als Fabriken oder als Bilanzen dastehen, dass diese Fabriken und Bilanzen dann eben das Eigentum derer sind, wie Sie auch vorher gehört haben, während diejenigen, die ja im Lohn für ihre Leistung entgolten sind, kein Anspruchsrecht auf diese Seite des Ertrags ihrer Arbeit haben. Allerdings muss man sagen, mutet der Staat mit seiner rechtlichen Verpflichtung des Bürgers auf Freiheit und Eigentum den Konkurrenzsubjekten einiges zu. Er legt sie darauf fest, sich wechselseitig von den Mitteln ihrer Bedürfnisbefriedigung auszuschließen. Was mir gehört, gehört ausschließlich mir und dir damit nicht. Und damit ich das überhaupt als mein Mittel benutzen kann, muss ich verhindern, dass ein anderer außer mir anders darauf Zugriff nimmt, als so, dass es mir nutzt. Das ist die Ausschließung, die im Eigentum festgelegt wird. Und gleichzeitig teilt einem die Verfassung mit, das darf aber nur so weit gehen, dass die Rechte anderer nicht verletzt werden. Die Interessen anderer verletzt man als Konkurrenzsubjekt notwendigerweise ständig und je höher man in der Hierarchie der Berufe und der Verfügung über Mittel steht, desto heftiger. Und jede Anwendung des Rechts aufs Konkurrieren mit Hilfe von Eigentum ist ständig eine praktische Existenzbestreitung derjenigen, die für diese Reichtumsvermehrung arbeiten müssen. Nichts anderes drückt ja im Übrigen der Staat heutzutage auch praktisch aus, wenn er sagt, wegen Wachstumsschwäche müssen die Löhne runter, dann spricht er ja nichts anderes aus als die Wahrheit, dass ohne das Wachstum des Geldreichtums in der Hand des Kapitals selbst ein Verdienen eines Lohns in dieser Gesellschaft nicht möglich ist. Wenn das nicht Existenzbestreitung ist, weiß ich nicht, was das sonst sein soll. Allerdings, wie gesagt, schiebt der Staat dem einen Riegel vor. Und dieser Riegel heißt, so weit darf diese Existenzbestreitung nicht gehen, dass sie tatsächlich zur Existenzvernichtung der Bürger führt, die doch alle meine Bürger sind. Und deswegen setzt er dieser Existenzbestreitung Grenzen. Er ist am Wachstum des Kapitals interessiert und gerade deshalb beschränkt er dessen Mittel immer dann und so weit, wie er es für nötig und sinnvoll hält, damit die Instrumente dieses Wachstums ihren Dienst weiter erfüllen können. Die Garantie von Person und Eigentum leistet also drei Sachen. Erstens verpflichtet sie alle Beteiligten gleichermaßen auf Gesetz und Recht. Die einen auf den ordnungsgemäßen Umgang mit ihren Rechten, die aus Kapitaleigentum folgen. Entlassen werden darf eben nur mit Kündigungsschutzgesetz und nicht gegen es. Und die anderen dazu, die Bestimmung des Arbeitsvertrages einzuhalten und nur die Ausnahmen in Form von Streiks oder gewerkschaftlichen Aktionen zu machen, die auch gesetzlich erlaubt sind. Zweitens ist diese Verpflichtung auf Person und Eigentum der Entzug der Kompetenz, selbst gegen die Beschränkung und Bestreitung des eigenen Interesses anzutreten. Der Staat legt fest, wie weit Arbeitnehmerrechte gehen und wie weit Unternehmerrechte gehen. Das geht erstmal die Interessenten an diesen Rechten gar nichts an. Und da kennt er Konjunkturen, da kennt er Gründe, diese Rechte immer mal wieder zu ändern, aber die entstammen seinen Kalkulationen und nicht den Interessen und Berechnungen der anderen Betroffenen. So sind die Gegensätze, die mit Person und Eigentum in der Gesellschaft eingerichtet sind, nicht weg, sondern funktional gemacht. Und deswegen ist der Zwang, der dort ausgeübt werden muss durch den Staat, auch ein dauerhafter, weil, wie gesagt, die Ergebnisse dieses Streits um Geld verdienen von allen Seiten praktisch anerkannt sein wollen und das folgt aus ihnen selber erstmal überhaupt nicht. Es ist also überhaupt nicht mit Neutralität zu verwechseln. Wenn der demokratische Staat tatsächlich als Anwalt eines Allgemeinwohls auftritt, das eben gar nicht unmittelbar mit dem besonderen Interesse irgendwelcher einzelner Kapitalisten in seiner Gesellschaft zusammenfällt. Es ist sogar eigentlich ein ziemlich matter und verharmlosender Vorwurf an die Adresse der Staatsgewalt, sie würde irgendwelchen besonderen Unternehmen durch Bestechlichkeit oder Vorteilsleistungen sich unterwerfen. Die Leistung für das Kapitalwachstum erbringt der Staat gerade dadurch, dass er sich souverän über die Klassen stellt und das Maß seines Erfolgs daraus nimmt, wie gut dann auf der Grundlage die Vermehrung des Geldreichtums in seiner Gesellschaft gelingt. Das ist eben seine Reichtumsquelle. Und weil das seine Reichtumsquelle ist, seine Quelle für die Steuern, die er einnimmt, die Grundlage für das Ausmaß, in dem er sich verschulden kann, die Quelle seiner Geldmacht im Vergleich zu anderen Staaten. Deswegen kommt es ihm eben darauf an, dass die Bürger ihre Freiheit zusammenfallen lassen, praktisch mit dem Erbringen des notwendigen Dienstes an dieser Reichtumsproduktion. Er ist wirklich, und das ist quasi das Rationelle an dem Argument, der Staat würde mit seiner ganzen Politik einen Dienst am Bürger erbringen. Ja, das tut er in der Tat. Den Dienst nämlich genau sicherzustellen, dass das, was sie tun und tun wollen müssen, auch den Ertrag erbringt, der den Reichtum der Nation insgesamt voranbringt. Sein Interesse an Demokratie hat also einen handfest materiellen Inhalt und ist überhaupt nicht auf eine bloße Herrschaftsform als solche reduziert. Demokratie gibt es, weil sie tatsächlich die Art und Weise ist, wie diese Unterordnung und Einordnung in eine Produktionsweise gelingt, die auf die tätige Mitarbeit der Leute tatsächlich praktisch angewiesen ist. Und auch das Umgekehrte stimmt, dass die Bürger, damit sie das überhaupt können, den Staat brauchen. Es ist eben tatsächlich so, dass jemand, der abhängig beschäftigt ist, angewiesen ist auf die Leistung der Arbeitslosenversicherung, dass er angewiesen ist auf ein Mietrecht, der Vermieter daran hindert, Mieten zu verlangen, zu denen er sich gleich gar keine Wohnung leisten kann. Nur die Tatsache, dass man den Staat braucht, um überhaupt in dieser Gesellschaft zurechtzukommen, ist kein Kompliment an ihn, weil er hat ja die Verhältnisse überhaupt erst so eingerichtet, die dann dazu führen, dass man an jeder Ecke auf die Macht des Eigentums stößt und deswegen den Staat zur Hilfe ruft, dass er doch diese Macht ein wenig zurückdrängt. Die Bürger brauchen den Staat für die Verfolgung genau der Interessen, die er ihnen aufzwingt. Und das ist die Leistung der Demokratie, diese Bereitschaft, das anzuerkennen, immer wieder neu zu sichern und zu befördern. Der Bürger beantwortet also die Anforderungen, die ihm an ihn gestellt werden, insofern kongenial zu dem, was ihm da abverlangt ist. Das Recht schreibt einem den Weg vor, in dem man seine Interessen verfolgen darf. Und der verbreitete Idealismus zu dieser Form der Organisation von Herrschaft heißt, ja, wenn das Recht richtig organisiert wäre, wenn der Staat die richtigen Gesetze machen würde, dann käme ich auch zu dem, was ich mir denke, was mir eigentlich zusteht. Die Schäden, die man erlebt, wenn man in dieser Gesellschaft versucht, zu was zu kommen, werden nicht als notwendige Folge des hier eingerichteten politökonomischen Zusammenhangs und Zwecks genommen, sondern sie werden genommen als Folge eines staatlichen Irrwegs bei der Betreuung der Bürger, bei der Verfolgung ihrer Interessen aufgefasst. Dieses gesunde Rechtsbewusstsein erweist sich aus dem Grunde eben auch als ziemlich zählebig, selbst und gerade dann, wenn der Staat sich hinstellt und sagt, Leute, so wie bisher geht's nicht weiter. Die Frage, darf der das, darf der Staat das mit mir machen, tritt an die Stelle der Vorurteils, freien Prüfung, warum er das eigentlich tut und ob nicht das Urteil, weil er sich ans Recht hält, weil es ihm doch um meine Interessensverfolgung zu tun ist, müsste es ihm doch auch darum zu tun sein, dass ich auch was davon habe, ob man mit diesem Urteil nicht vielleicht schief liegt. Staatskritik erfolgt vom Standpunkt des geschädigten Rechts und nicht vom Standpunkt des verletzten Interesses. Und eben deswegen ist die Öffentlichkeit für diesen Zirkus so wichtig, weil sie diesen Standpunkt immer wieder bestätigt und bekräftigt und mit neuer Nahrung versorgt. Es ist eben sehr wichtig für das Funktionieren dieser Gesellschaftsordnung, dass Bürger das Staatsprogramm namens Kapitalismus als Gemeinschaftsprogramm missverstehen. Damit anerkennen sie nämlich die bedingungslose Abhängigkeit all ihrer Lebensperspektiven vom Kapitalwachstum. Das unterstellt Schröder, wenn er in einer solchen Broschüre die Wachstumsschwäche des Kapitals zum Argument dafür macht, warum Rentner demnächst mit weniger zurechtkommen müssen. Diese Anerkennung der Abhängigkeit als bedingungslose Grundlage des eigenen Lebens, aus der man sowieso nicht herauskommt, weswegen man, auch ein ziemlich abenteuerlicher Fehlschluss, dann für die Verhältnisse sein muss, in der man in dieser Abhängigkeit gestellt ist. Zweitens ist anerkannt, dass der Staat dafür zuständig ist, diese Abhängigkeit volksfreundlich zu organisieren. Und drittens ist damit auch gegessen, dass jedes Interesse, was man haben kann, dem obersten Ziel, nämlich den Reichtum der Nation voranzubringen, nicht in die Quere kommen darf. So wird man auch noch geistig auf die Abhängigkeit verpflichtet, in der man per Gesetz und Staatsgewalt sowieso schon steht. Und das folgt dann der zunächst mal überhaupt nicht nachvollziehbaren Logik, die hat aber eben diesen Grund. Wer eine Gelegenheit haben will, überhaupt Geld zu verdienen, der muss erstens für die Standortpolitik sein und der muss deswegen dafür sein, dass genau der Lohn gesenkt ist, wo der Bedarf nach dem doch gerade der Ausgangspunkt der eigenen Berechnung war. So wird jede aus dem geschädigten Interesse herkommende Beschwerde ins Gegenteil verdreht, in eine Parteinahme für all die Maßnahmen, die den Grund für die Beschwerde eigentlich ursprünglich abgegeben haben. Und wenn das gelingt, dann ist tatsächlich die Demokratie vollkommen und irgendwelche Übergänge in Gewaltformen der Herrschaft überflüssig. Man muss allerdings eins zum Abschluss sagen, und das wäre dann vielleicht ein Thema für sich. Man merkt diesem Ergebnis des demokratischen Dialogs auch an, dass der Grund dafür, warum die Leute diese Herrschaftsform schätzen, wirklich nicht in der demokratischen Methode liegt, sondern in dem guten Glauben, dass die bloße Tatsache, dass sie in diesem Land leben, schon Grund genug für den Staat, für ihren Staat sein müsste, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Der Grund für die Zustimmung zum Staat, um dann auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wird einem zwar verkauft, als das läge daran, dass hier so demokratisch regiert wird. Wenn man sich aber das mal genauer anschaut, kommt eigentlich was anderes raus. Da muss man schon sehr vorurteilsbeladen prinzipiell auf dem grundsätzlichen Standpunkt stehen, dass man als Zugehöriger zu dieser Nation nie und nimmer dem Gemeinwesen, was Böses zutraut, zu dem man doch qua Person ohnehin dazugehört. Anderen Nationen selbstverständlich immer, aber der eigenen nicht. So, damit bin ich fertig. Ja, vielen Dank nochmal. Ich würde gleich vorschlagen, wir steigen jetzt so in einen zweiten Saal zu holen. Wer Fragen oder Anregungen, Kritik hat, würde sich zu Wort melden jetzt. Ja, teile Ihre, also inhaltlich Ihren Vortrag schon völlig, aber ich stelle mir immer die Frage, wenn es denn um den Demokratiebegriff geht, ob wir überhaupt noch in einer Demokratie leben. Und zwar habe ich mich an frühe Studienzeiten erinnert, da gab es so ein Lesebuch von Böhr und anderen, und da wurde unter anderem aus den frühen 60ern die theoretische Ansätze von Chomsky, war ich auch dabei. Ich glaube, es hieß technokratischer Konservativismus, glaube ich. Und der stellte dort die Theorie auf, dass er so die Technik, also auch die Herrschaftstechnik, irgendwann der Demokratie schlicht und einfach aufgrund der Alternativlosigkeit der Regierungstechnik, die wir jetzt heute vielleicht haben, der Grundlage entzieht. Es gibt halt keine Alternativen mehr. Und genau das wird eben auch von der Bundesregierung und auch von der Opposition immer behauptet, es gäbe zu diesem Sparzwang, zu der Sparsachlage eben keine Alternative. Und das wäre halt der Grund, warum eben das sein müsse. Also die Frage ist, leben wir überhaupt noch in einer Demokratie? Sind die Prämissen sozusagen noch möglich? Also ich tue mich mit der Frage aus folgenden Gründen etwas schwer. Entweder man sagt, das, was du jetzt Demokratie genannt hast, nenne ich nicht so. Das ist mir egal, dann nenn es von mir aus Blumentopf. Ich wollte die politischen Herrschaftstechniken darstellen und kritisieren, die in Staaten herrschen, die sich selbst als Demokratie bezeichnen. Es ging mir also nicht quasi um eine Wortwahl, sondern gehe ich erstmal davon aus, wenn diese Herrschaft sich erstens selber Demokratie nennt und zweitens genau in den praktischen politischen Bestimmungen, die ich versucht habe auszuführen, ihre praktische Verwirklichung sieht und findet, dann kritisiere ich die auch unter der Bezeichnung, die sie selber für ihre Maßnahmen und Bestimmung wählt. Wenn man sich die Frage so stellt, wie Sie sie gestellt haben, dann bleiben einem eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, ich stelle mir unter Demokratie was anderes vor. Gut, dann kann man darüber diskutieren. Dann kann man sagen, welche andere Staatsform sollte das denn sein? Wie wäre die organisiert? Das wäre aber eine Diskussion, die sich nicht um die Frage drehen würde, was herrscht denn hierzulande und warum, sondern sich bewusst und absichtsvoll außerhalb dieser Frage stellt und quasi ein philosophisches oder sagen wir mal ein utopisches Gedankengebäude konstruiert. Das kann man schon mal machen, finde ich aber eigentlich angesichts dessen, was hierzulande kritikabel ist, erstmal für eine ziemlich müßige geistige Übung. Das Dritte ist, ich kenne die Bemühungen. Ich kenne sie schon sehr lange. Ich kenne die Bemühungen, den Begriff der Demokratie vor ihrer Realität zu retten. Und ich frage mich immer ein bisschen, was dadurch eigentlich gewonnen wäre. Weil entweder man hängt damit den herrschenden demokratischen Verkehrsformen sowas an wie ihr eigenes Ideal. Man sagt, eigentlich, will ich Ihnen gar nicht unterstellen, ich will nur sagen, wie ich die Diskussion kenne, eigentlich wäre ja Demokratie was ganz anderes, bei uns gibt es keine. Dann wäre man aber den Beweis schuldig, dass zu den hier herrschenden politökonomischen Verhältnissen, und das wollte ich ja gerade beweisen, eine andere, volksfreundlichere politische Organisationsform besser passen würde. Das sehe ich aber nicht. Also entweder man will dann doch wieder über die Methode der Herrschaft reden, und ich wollte eigentlich gerade sagen, ja, das ist zwar eine Herrschaftsmethode, aber jetzt unterstreichen wir doch erstmal einmal wirklich Methode und zweitens Herrschaft und sagen, zu welchem Inhalt passt denn die Methode? Das war mein Anliegen. Wenn man also eine andere Vorstellung von Demokratie hat, müsste man zumindest sagen, zu welcher anderen Form von politökonomischen Zweck würde denn diese andere Methode passen, die Ihnen offenbar im Kopf rumschwebt? Was soll denn sonst Demokratie sein, außer dem, was es hier gibt? Die Frage habe ich gar nicht gestellt. Ja, dann verstehe ich aber die Frage nicht. Ist es überhaupt noch eine? Ich habe nur die Frage gestellt. Ist es überhaupt noch eine? Wie gesagt, es ist natürlich keine Demokratie, weil sie ja in allen, also auch nach der Theorie von Chomsky ist es, glaube ich, eben der Grundlage entbehrt. Es gibt keine Alternativen. Es gibt nur noch diese eine Herrschaftsmethode sozusagen, die ich als autoritär technokratisch bezeichnen würde. Es gibt bestimmte Bedürfnisse, die das Wirtschaftssystem mit sich bringt, ob es nun krisenhaft ist oder nicht. Und diese Bedürfnisse, denen wird sozusagen Rechnung getragen, indem eben alle Parteien, so wie sie da stehen, als denen, die eh schon nichts mehr haben, alles wegkürzen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich eine irgendwie idealistische Vorstellung von Demokratie habe oder sonst wie, sondern es ist einfach 61 sozusagen beschrieben worden, und in dem Zusammenhang sehe ich das damit sozusagen, dass wir diesen demokratischen Diskurs, wie er immer hochgehalten wird, in der Öffentlichkeit schon längst verlassen haben. Wann soll denn der stattgefunden haben, dieser demokratische Kurs, den wir jetzt verlassen, den wir verlassen haben? Vielleicht in den Jahren nach 68 irgendwann mal. So naja, da war ich dabei, da kann ich Ihnen was von erzählen, wenn Sie gerne möchten. Der war auch nicht weniger autoritär. Der war auch nicht weniger autoritär. Was das soll, ist ganz einfach. Ganz im Gegenteil. Wenn gesagt wird, da sei ein demokratischer Diskurs verlassen worden, dann unterstellt man ja, dass es diesen demokratischen Diskurs in dieser Gesellschaft gegeben hat, früher einmal. Und dass es ihn heute nicht mehr gibt. So verstehe ich den Satz zumindest. Deswegen habe ich nachgefragt, wann das denn gewesen sein soll. Man kann ja nur etwas verlassen, was es mal gegeben hat, oder nicht? Zumindest auf dem Papier. Ja, das ist ja wieder was anderes. Ja, die Papierform haben wir hier längst verlassen. Das ist ja auch keine Kritik an Ihrem Vortrag, nur ich habe dort einen Ansatz sozusagen, vielleicht noch mal die Frage weitergehen zu prüfen sozusagen, ob man in der Öffentlichkeit weiterhin diese Chimäre Demokratie und es geht halt nicht anders irgendwie aufrecht erhält. Also ich halte den Gegensatz Demokratie einerseits autoritär technokratisch auf der anderen Seite, den halte ich ehrlich gesagt gar nicht für einen Gegensatz. Die Demokratie ist kein Gegensatz zu autoritär. Es ist ein Missverständnis dessen, worum es sich dabei handelt, zu sagen, diese Gesellschaftsform würde nicht notwendig in sich tragen die voraussetzungslose Anerkennung von Autoritäten. Insofern, wenn Sie sagen, es gibt keine Demokratie, sondern ein autoritär technokratisches Regime, dann wäre meine Position dazu, ich entdecke da kein Sondern. Ja, Demokratie ist autoritär. Demokratie ist autoritär, weil sie nämlich die Herrschaft und den zur Herrschaft gehörenden Personenkult legitimiert mit dem Argument, die kommt doch durch Wahlen zustande. Das ist überhaupt nicht eine Kritik von Autorität als Argument. Und übrigens, Leute, die studieren, müssen das am besten wissen, dass hierzulande die Kritik an Autorität sowieso nicht verbreitet ist. Wenn Wissenschaft hierzulande so geht, dass derjenige Recht hat, der über ein kompliziertes Auswahlverfahren einen Professorenstuhl bekommen hat, dann ist das auch nicht gerade ein Beweis dafür, dass Demokratie und Autorität in dem von ihm gebrauchten Sinne sich widersprechen. Nein, das ist eine Art und Weise, Autorität zu unterstreichen, indem man sagt, wenn das Verfahren eingehalten worden ist, nachdem jemand in eine Position kommt, dann gilt seine Autorität, und zwar nicht wegen dem, was er sagt und denkt, sondern wegen dem Amt, das er hat. Das ist der zur Demokratie passende Autoritarismus. Entschuldige. Hallo. Ja, also wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, haben wir sozusagen die Geschichte gehört, wie denn insbesondere in Zeiten von Krieg und Krise auf jeden Fall des Gemeinwohls auch wird. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den beiden Wörtern Zustimmung und Zumutung. Die sind mir gefallen. Und irgendwie kann man vielleicht auch dann die Psyche etwas kurz. Also gibt es die beiden? Weil irgendwie muss es ja von der Zumutung zur Zustimmung auf die Brücke gehen. Ich glaube nicht, dass es ein psychisches Problem ist. Obwohl aufgrund dessen wahrscheinlich viele psychische Probleme entstehen, aber das. Die Frage ist, unter welchem Gesichtspunkt und am Maßstab von was jemand etwas als Zumutung empfindet. Es ist ein Unterschied, ob man irgendetwas, was der Staat macht, unter dem Gesichtspunkt für eine Zumutung hält oder begreift oder erfährt, dass einem da Sachen zugemutet werden, die einen praktisch materiell schädigen, oder ob man diese materielle Schädigung gleich in die Form fasst, die muss ich mir nicht gefallen lassen, weil das passt doch gar nicht zu dem, wie der Staat eigentlich mit Leuten meines Standes umgehen müsste. Das ist die entscheidende Verschiebung, die dort vor sich geht. Das ist erstmal der Ausgangspunkt, das ist erstmal in dem Sinne gar kein Vorwurf, sondern ein vorgefundener Zustand. Dass jedes Interesse, das sich in dieser Gesellschaft betätigt, sofort die Form eines entweder rechtlich erlaubten oder rechtlich verbotenen Interesses bekommt, sodass jeder, der antritt mit irgendeinem Interesse, fast gewohnheitsmäßig immer das kleine Wörtchen als im Schild führt. Ich bin als Student geschädigt. Ob der Mensch, der das sagt, das so denkt oder nicht, ist erstmal vollkommen egal. Nimmt für sich in Anspruch, dass er doch einem Stand angehört, der in dieser Gesellschaft etwas leisten soll und deswegen ein Recht hat, eine Beschwerde anzumelden. Das ist selbstverständlich immer eine Beschwerde, die ihrem Inhalt nach einen materiellen Grund hat. Beschwert wird sich über den tatsächlichen materiellen Schaden, den man da erfährt. Aber die Form, in der sich beschwert wird, quasi die geistige Verfassung, in der sich da beschwert wird, ist die, das können die da oben doch eigentlich selber gar nicht wollen, weil ich mache doch hier was Nützliches für die Gesellschaft und wenn ich das nicht so machen kann, wie ich mir das vorstelle, dann schadet doch letztlich eigentlich die Gemeinschaft sich selber, wenn sie mir das nicht erlaubt. So, in diesem Standpunkt ist Zustimmung und Zumutung quasi schon miteinander verknüpft, weil jemand, der sich die Sache so zurechtlegt, der ist ja noch gar nicht so weit vorgedrungen, würde ich mal sagen, dass er der Staatsgewalt prinzipiell bestreitet oder irgendwie einen Zweifel daran hat, einen Zweifel vielleicht schon, aber diesen Zweifel irgendwie begründet hat, dass es dem Staat zumindest eigentlich doch um Bildung zu tun ist, weil Bildung ist doch wichtig für Deutschland. PISA-Studie, das Argument selber ist so verräterisch. Ja, wenn der Staat schon selber sagt, dass er qualifizierte Bürger braucht, dann kann er doch mich, wenn ich ein qualifizierter Bürger werden will, doch nicht da in dieser Anstrengung beschränken, weil dann schadet er doch seinem eigenen Ziel. Und da, in dieser Art und Weise sich die eigene materielle Schädigung als Schaden an einem, was ich vorhin mit dem Wort Gemeinschaftswerk ausdrücken wollte, als Schaden an einem eigentlich gemeinsamen Projekt zurechtlegt, hat immer mit der Zumutung sofort die Zustimmung, zwar nicht absichtlich, aber im Gedanken immer schon mit drin. Und öffnet sich übrigens mit dieser Art und Weise zu kritisieren. Auch sofort dem Konter der Gegenseite, das macht nämlich diese Sorte Kritik dann wiederum auch so, also als Kritik auch so hilflos, öffnet sich sofort der Gegenseite, die sagt, ja, aber du musst doch einsehen im Interesse von Bildung und gerade wenn jetzt die, dann kommt wieder dieses perfide Argument von vorhin, gerade wenn wir für die Grundschulausbildung mehr tun wollen, dann müssen wir dann Geld in Universitäten wegnehmen. So, ja, dann sitzt man da mit seinem blöden Gemeinschaftswerk. Was denn jetzt? Entweder man sagt, das ist sowieso alles eine verlogene Debatte, darum geht es überhaupt gar nicht. Es stimmt gar nicht, dass wenn die Studenten Studiengebühren kriegen, die dann alle an die Grundschüler verschenkt werden. Das ist doch alles erstunken und erlogen. Oder man lässt sich auf diesen demokratischen Diskurs ein und er sagt und kommt dann zu einer solchen merkwürdigen Formulierung, wie ich sie auch schon auf den Flugblättern gelesen habe, die Finanzierung der Universitäten soll nicht auf Kosten anderer sozialer Schichten erfolgen. Ja, wie kommt man denn da drauf? Da muss man ja schon der staatlichen Lüge aufgesessen sein, dass die Streichung von Mitteln aus Geldknappheit erfolgt und dass deswegen es die Frage wäre, wo diese knappen Mittel am besten hinverteilt werden. Man will überhaupt nicht des Anspruchsdenkens bezichtigt werden, sondern man will sagen, natürlich haben wir Ansprüche, aber wir wissen, lieber Staat, du hast ja nicht so viel, also verteil's gerecht. Von der Zumutung zur Zustimmung, das ist eigentlich viel schlimmer in der ganzen Art und Weise, wie Zumutungen überhaupt zum öffentlichen Gegenstand von Streit werden, steckt schon so viel Zustimmung drin, dass sie sich wehrlos macht gegen Konter der Macher, die sagen, ja, wenn du das so siehst, wo sollen wir denn bitte schön sonst kürzen? Und statt dass man da einfach sagt, ja, wieso soll ich jetzt diese Frage beantworten? Setzt man sich dann noch in eine Talkshow und fängt das Diskutieren mit Politikern an, ob sie nicht in anderen Haushaltsposten was wegnehmen können. Sie hatten zweimal ja. Also das war überhaupt nicht meine Absicht. Ich wollte nicht Faschismus und DDR gleichsetzen, sondern ich wollte sagen, in der öffentlichen Lob der Demokratie werden die beiden Systeme immer gleichgesetzt. Und ich kann dazu auch noch ein paar Sachen sagen, damit das vielleicht ein bisschen deutlicher wird, was ich damit eigentlich überhaupt sagen wollte. Die werden nämlich, da gibt es ja sogar eine ganze politikwissenschaftliche Theorie dazu, die nennt sich dann interessanterweise auch gleich Totalitarismus-Theorie. Die werden nämlich in der Weise gleichgesetzt, dass ein sehr eigenartiger Gegensatz gemacht wird, nämlich der zwischen einer Demokratie, in der Herrschaft zum Wohle des Volkes ausgeübt wird, und anderen Herrschaftsformen, die Unterdrückung zum Zweck haben. Und unter diesem Titel Unterdrückung als Zweck werden Faschismus und DDR gleichermaßen subsumiert. Dagegen würde ich erstmal sagen, Unterdrückung ist nie Selbstzweck. Ausübung von Gewalt über Leute, die zu etwas zwingen, will sie immer zu etwas zwingen. Und sei es bloß dazu, dass sie eben sich den gültigen staatlichen Geboten fügen und sich nicht gegen sie auflehnen. Also jemand, der das als Unterschied von Demokratie und auf der einen Seite und Faschismus und realem Sozialismus auf der anderen Seite hervorhebt, äußert seinen ausgesprochenen Unwillen, überhaupt wissen zu wollen, was eigentlich die politischen Zwecke von Faschismus einerseits und von realem Sozialismus auf der anderen Seite waren. Dazu nutzt nämlich das Argument Gewalt überhaupt nichts. Da muss man sich dann schon mal hinsetzen und die Bücher und Dokumente studieren und sich überlegen, ja, was haben die denn gemacht, was haben sie sich denn vorgenommen, warum haben sie sich das vorgenommen, was haben sie sich dabei vorgestellt, was ist dabei rausgekommen? Also das wollte ich eigentlich sagen, dass diese nicht, ich wollte das nicht, überhaupt nicht gleichsetzen, ich wollte sagen, diese Gleichsetzung hat diesen eigentümlichen Gegensatz, es gibt im Prinzip demokratische Herrschaft und ansonsten gibt es nur zwecklose Herrschaft. Und unter dieses Bild der zwecklosen Herrschaft wird dann umstandslos immer alles subsumiert, was einem aus irgendwelchen Gründen nicht passt. Also auch in der Art und Weise, wie das Regime von Saddam Hussein hierzulande besprochen wird, gibt es das gleiche Muster. Das interessiert schlicht und einfach gar nicht, was diese Partei mit ihrem Land vorhatte und warum sie was wie gemacht hat, sondern als Gegenbild zur Demokratie, die man jetzt dem irakischen Volk bringen will, taucht eben die alte Herrschaft als eine, die auch bloß Unterdrückung und Gewalt und Volksquälen zum eigentlichen Inhalt hatte. Und es ist ein Unterschied, ob man sich die Mühe macht, sich zu erklären, wie welche Sorte Schlechtbehandlung von Leuten aus welchen Herrschaftszwecken rauskommt, oder behaupten, dass Quälen wäre irgendwie quasi die Natur von allen Herrschaften als eigentliche, die nicht Demokratie sind. Ich bin jetzt irgendwo bei Ihrer Argumentation, hatte ich den Faden verloren, als Sie meinten, Sie waren im Themenbereich konstruktive Kritik und ja, dass die ja nicht immer konstruktiv sein muss, sondern dass es erstmal ausreicht, überhaupt einen Mangel zu benennen und so weiter. Und da meinten Sie, da fing ich an, irgendwie das jetzt nicht mehr zu verstehen, das ist halt eine Nachfrage, Sie meinten, wenn Leute sagen, kürzt nicht bei uns, ich will aber auch gleichzeitig nicht bestimmen, wo woanders gekürzt wird. Ich möchte, dass nirgendwo gekürzt wird. Hatte ich irgendwie den Eindruck, als ob Sie diese Forderung negativ gesehen hätten. Ist das so oder habe ich das falsch verstanden? Ich wollte eigentlich Folgendes sagen. In diese Frage sollte man sich weder so oder so überhaupt nicht einmischen. Und zwar aus folgendem, also geistig meine ich jetzt, und zwar aus folgendem Grund. Es ist ja ehrenwert, wenn Leute quasi das staatliche Gegenargument vorwegnehmend, was sie sich quasi schon antizipieren, dass das jetzt garantiert kommt, wenn die sagen, nee, so ist das nicht gemeint, wenn wir jetzt für die Hochschulen mehr Geld haben wollen, dann wollen wir nicht, dass das auf Kosten anderer geht. Dann ist das erstmal gegen diesen Standpunkt als solchen, wo ich sage, habe ich erstmal gar nichts gesagt. Ich habe gesagt, der ist von mir aus erstmal ehrenwert, bloß. Der Standpunkt macht eine Unterstellung bezogen auf den Zustand des staatlichen Haushalts und der staatlichen Finanzen. Der nimmt quasi dem Staat ab, dass er tatsächlich in einer Haushaltsnotlage wäre und deswegen immer die Alternative hätte, entweder er kürzt hier oder er kürzt da. Also das Argument will mit einem meines Erachtens untauglichen Mittel diesen staatlichen Standpunkt zurückweisen. Also Sie meinen eigentlich, es ist eigentlich Geld da, aber... Nee, ich meine nicht, dass eigentlich Geld da ist, sondern ich meine, dass Sparen beim Staat sowieso nicht so geht, dass man einen großen Topf hat und dem ist zu wenig drin und deswegen kriegen alle ein bisschen weniger und deswegen muss man zuschauen, dass dieses weniger gerecht verteilt wird. Sondern es geht bei dem ganzen staatlichen Sparstandpunkt um was anderes. Es geht um die Funktion, in der Geld ausgegeben wird und die Funktion sagen sie ja auch dazu. Die sagen, die Funktion des Geldausgebens soll sein, Wachstum zu fördern und den Reichtum, die Macht Deutschlands voranzubringen. So von diesem Maßstab aus kann in manchen Etats überhaupt nicht zu viel Geld ausgegeben werden und müssen andere Etats gestrichen werden. Es handelt sich aber gar nicht um die Sachlage. Und so stellt sich dieser Satz im Grunde das Ganze vor. Es handelt sich gar nicht um die Sachlage, wie man den aus dem eigenen Portemonnaie kennt. Hier liegt ein bestimmtes Quantum Geld vor und das reicht nicht für alles, was der Staat machen wollte und deswegen muss er sich überlegen, wo er es hintun soll. Das wollte ich sagen. Auf diese Logik sollte man sich in seiner Argumentation gar nicht erst einlassen. Wenn der Staat sagt, er erhebt jetzt Studiengebühren und er streicht in den Hochschulausgaben, dann ist das erstmal der ganz, sagen wir so, langweilige Standpunkt, dass die gleiche Leistung, die er von seinen Hochschulen und von seinem Bildungssystem haben will, und auf der beharrt er ja, dass die auch billiger zu haben wäre. So. Dazu braucht er kein Sparkonzept und dazu braucht er auch kein Sparprogramm, sondern das ist erstmal ein ins Verhältnis setzen der staatlichen Politik von der gewünschten Leistung und dem, was es den Steuerzahler und den Staatshaushalt kosten soll. Da sagt er, das geht auch billiger. Und die Studiengebühren haben sogar noch einen zusätzlichen Vorteil. Die zwingen nämlich die Studenten dazu, schneller zu studieren. Dann liegen sie dem Staat nicht so lange auf der Tasche und sind schneller dort, wo sie selber produktiv zum Reichtum beitragen können. Und zweitens ist damit ganz unter der Hand auch dafür gesorgt, dass bestimmte Leute gar nicht erst an die Universitäten kommen, die da sowieso nicht hingehören. Dann hat aber diese Studienreform einen inhaltlichen Zweck, und da ist Geld einsparen durchaus auch als Mittel gedacht, aber das ist nicht der letztliche Grund, weswegen er das macht. Das ist ein Nebeneffekt, ja. Ein gewollter und gewünschter Nebeneffekt. Ja, ich wollte fragen, auch damit meinten, dass sozusagen die Politik diese konstruktiven Vorschläge auch als Mittel missbraucht, Leute mundtot zu machen, weil sie halt eben erstmal ein Konzept erarbeiten muss, was denn diese Marktlogik anpasst. Ja. Ja. Ich habe nur eine Frage zum Ende des Vortrags. Und zwar hatte ich den ganzen Vortrag ungefähr so verstanden, dass Sie zeigen wollten, dass die Demokratie gerade eine angemessene Herrschaftsform ist für die gesellschaftlichen Verhältnisse. Weshalb? Weil sozusagen die Zustimmung eine freiwillige ist. Und am Ende haben Sie gesagt, die Zustimmung hat Beeinflussung am ganz anderen Grund, nämlich einfach die Zugehörigkeit zum Volk. Können Sie dazu noch mal sagen, was das heißt? Also, das fand ich ein bisschen komisch, weil ich in der Meinung hatte, was Sie vorher gesagt haben, wird natürlich alles sozusagen wieder zurückgenommen. Und eigentlich ist es noch was ganz anderes. Ich wollte das eigentlich nicht zurücknehmen, sondern ich wollte sagen, das Qualitätsurteil, mit dem ich eingestiegen bin, das bezieht sich ja ausdrücklich nicht, das habe ich ja gesagt, auf die wirklichen nachzählbaren materiellen Leistungen, die der Bürger vom Staat erfährt, sondern behauptet von sich, es würde sich auf das Verfahren beziehen, in dem diese Ergebnisse zustande kommen. Deswegen schätzt man Deutschland, weil hier demokratisch regiert wird. Und ich wollte am Schluss sagen, an dieser Begründung, diese Begründung ist insofern unglaubwürdig. Ich wollte nicht zurücknehmen, dass die Demokratie die passende Herrschaftsform zum Kapitalismus ist, weil hier Zustimmung freiwillig organisiert wird. Ich wollte nur sagen, mit dieser Freiwilligkeit hat es eine Eigentümlichkeit an sich. Die bezieht sich nämlich, das war ja ein Teil dieser Argumentation zu Person und Eigentum, die bezieht sich nämlich auf vorgegebene, erlaubte Arten und Weisen der Interessensverfolgung. Die Freiwilligkeit ist ja nicht eine frei gewählte Freiwilligkeit, sondern die ist eine Freiwilligkeit auf Basis eines gesellschaftlichen Zustands, in dem die Wege, in denen man diese Freiwilligkeit ausüben darf und kann, einem von vorn bis hinten vorgegeben sind. keiner soll und keiner missversteht Freiheit auch so, hier könnte jeder tun und lassen, was er will. Sondern Freiheit bezieht sich immer, erstens praktisch und zweitens dann aber durchaus theoretisch, auf die Erlaubnis mit gesellschaftlich vorgefundenen Mitteln, die zu diesen Mitteln passenden Zwecke zu realisieren. Passend daran ist, dass diese gesellschaftlichen Mittel, Eigentum und Geld, tatsächlich nur so als Zwecke der gesellschaftlichen Produktion organisierbar sind, wenn das materielle Interesse der Leute am Geld tatsächlich auch gilt. Das materielle Interesse am Geld, der Zwang zum Geldverdienen, der gleichzeitig die Freiheit zum Geldverdienen ist. Das macht die Notwendigkeit aus, warum, wenn ein politisches System sagt, Geldvermehrung soll bei uns der Zweck der Produktion sein. Und um Geldverdienen soll konkurriert werden. Also da sollen die freien Individuen miteinander um die Gelegenheiten zum Geldverdienen wettstreiten. Dann ist diese Gesellschaft auch tatsächlich darauf angewiesen, dass die Leute sich diesen Zweck zu eigen machen und es auch tatsächlich machen. Dass sie sagen, die Konkurrenz ist mein Lebensweg, ich muss mich in den Institutionen bewähren, die es gibt, und die Bewährung ist meine Sache und ich muss sie mir zu eigen machen. Ich habe jetzt darüber geredet, am Schluss, dass es eine Sache ist zu sagen, warum passt, um das mal in eine Kurzfassung zu bringen, warum passt deswegen zu diesem politökonomischen Zweck eine politische Herrschaftsform, die genau diese Freiheit und Gleichheit organisiert und genau sicherstellt, dass die Leute diese Freiwilligkeit bezogen erstens auf die Mittel ihres gesellschaftlichen Vorankommens und zweitens bezogen auf die Herrschaft, die das alles organisiert, auch betätigen. Das ist aber nochmal was anderes, als sich die Frage zu stellen, ist denn das wirklich ein überzeugender Grund für die Anerkennung der Härten und Schäden, die einem hierzulande so beigebracht werden, dass man sagt, das durfte ich alles. Ist das wirklich glaubwürdig, dass jemand quasi einen Zustand, in den er erstmal hineingeboren, zweitens hinein durch Erziehung und drittens durch gesellschaftliche Position praktisch hineingestellt ist, als die umstandslose praktische Voraussetzung für alles nimmt, was er so tut. Und das einzige Lob, was ihm dann zu dem ganzen Verhältnis einfällt, ist, ja, alles, was ich gemacht habe, war das, was ich gedurft habe, also ist es doch prima. Und da wollte ich sagen, zu diesem Lob des Dürfens muss ich schon auch noch die Überzeugung gesellen, dass derjenige, der einem das da erlaubt, irgendwie auch ganz getrennt vom Dürfen von ganz besonderer Qualität und Güte ist. Sonst ist das Argument, das durfte ich doch, nicht besonders haltbar. Und übrigens, dass das so ist, das merkt man auch an der Agitation der Politiker selber. Die agitieren ihr Volk ja nicht einfach mit dem Argument, ihr dürft, sondern die wollen dann schon immer noch dazu gesagt haben, und dass ihr übrigens dürft, habt ihr Deutschland zu verdanken. Es ist dein Staat, der dir das erlaubt und nicht einfach irgendeiner. Und so kommt es dann auch zustande, dass demokratische Bürger, deswegen würde ich auch sagen, Demokratie ist ohne Nationalismus nicht zu haben, dass demokratische Bürger ihrem eigenen Staat eigentlich nie so recht was Böses zutrauen, aber anderen Staaten, die auch Demokratien sind, immer zu. Gegenüber den Amerikanern, das ist ja hierzulande, seitdem unsere Regierung es vorgezogen hat, am Irakkrieg nicht mitzumachen, aus ihren eigenen höher liegenden Gründen, ist es ja in diesem Lande durchaus anerkannte Volkspraxis, dass man gegen Amerika sein darf, ist ja auch von oben angesagt und genehmigt. Und da fallen Urteile über demokratisch gewählte Politiker. Da würde, denke ich, manchmal so schnell kommen solche Urteile über unsere Politiker nicht zustande, obwohl die in vielen Fragen wirklich gar nichts anderes machen als die Amis. Bei Amerika ist man sich immer ganz schnell sicher, dass es sich da um eine hegemoniale Politik handelt, die alle anderen Völker letztlich unterdrücken will. Wenn Europa eine eigene Verteidigungsgemeinschaft aufbaut und sich eine Sicherheitsstrategie gibt, dann weiß jeder, das geht eigentlich um die Stärkung multilateraler Institutionen und um die Einmischung zugunsten der unterdrückten Völker auf der Welt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, wo kommt der Unterschied her? Der Unterschied kommt garantiert nicht aus der Beurteilung dessen, was die Politik tut. Da fallen eigentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede ins Auge. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, haltbar wird die Überzeugung, ich lebe in einem Staat, auf den lasse ich nichts kommen. Nicht einfach durch das Argument, weil der erlaubt mir so viel. Wenn aus dieser Erlaubnis immer so recht der materielle Nutzen nicht rauskommt, den man doch eigentlich haben will. Wenn nicht zu diesem, der erlaubt mir so viel, auch die feste Überzeugung kommt und es ist gut, dass es der ist, der mir das erlaubt. Insofern ist, meine ich, Demokratie und Nationalismus in der Tat voneinander nicht zu trennen und das eine ohne das andere nicht zu haben. Ja, Moment, es gibt noch eine Nachfrage. Sie haben sehr zart und sehr vorsichtig eigentlich den Grundwiderspruch des Marxismus nochmal hergeleitet in den anderthalb Stunden. Ich frage einfach mal, hätten Sie das vor 20 Jahren auch so gemacht oder hat es das mit der jetzigen Situation zu tun? Oder wie kommt das? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das vor 20 Jahren auch schon so gemacht, ja. Es gibt übrigens ein ganz gutes Buch, wo das alles drinsteht. Das ist, ich vergesse das die Nummer, Resultate Nummer 3 und heißt Der bürgerliche Staat. Das ist schon 1975 erschienen. Oder 78, das ist 1978 erschienen.